Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Weltraumaffen-Badewasser. Weltraumaffen-Badewasser, wir haben uns für Sie in den Zuber begeben und Sie können 100 Milliliter für 50 Euro erwerben auf weltraumaffenbadewasser.com. Wasser ist nicht trinkbar. Kontaktieren Sie bei Verschlucken Ihren Apotheker oder Arzt. Ja, ja. Sonntagabend. Vernunft gleich Logik gleich binäres Denken gleich männliches Dominanzverhalten gleich totalitär gleich Kulturmarxismus. Damit hätten wir schon mal die Meinungsmathematik eröffnet. Wie war das im Mittelteil? Semantische Kriegsführung. Hybridkulturelle Memeplexe. Wir müssen einen metamemetischen Diskurs fortführen von letzter Woche. Wir waren die Woche schon mal live. Wow, wie die Zeit vergeht. Das ist ja auch Meta eigentlich. Ah. 2 Meter mindestens. Oder 3. Ja. Die Meta, ne? Ben mal kurz weg, schreibt uns hier was. Wenn mal länger weg wäre, wahrscheinlich besser. Die Redaktion. Oder soll ich den Ben auch noch vorlesen? Lies mal, Ben. Ich finde es gut, wenn man sieht, wie ein so unmöglicher Tweet von der ARD von einem Progressiven praktisch aus der Anstalt herausgepresst wird. Ein Appell an die Verantwortlichen von ARD und Hart aber fair. Bitte ladet den Gast aus. Das kann nicht im Interesse des Senders und des Moderators sein. Der Mann ist ein Nazi. Als solcher hat er keine Redezeit verdient. Weiterhin hat er als Offizier eine lesbische Soldatin diskriminiert. Okay. Hä? Es ist aber nicht dieser Ben spricht, ne? Nein, das ist ein anderer Ben. Definitiv, ja. Ganz anderer. Was antwortet denn dann so eine aufgewühlte, von der Kritik aufgewühlte Redaktion? Die Redaktionen der Talksendungen bemühen sich insbesondere, AfD-Vertreterinnen kein Forum für ihre Zwecke zu bieten. Je nach Thema ist es aber von Fall zu Fall nötig, AfD-Politikerinnen selbst zu Wort kommen zu lassen. Sehr gut. Schon klares Bekenntnis, so. Ja, definitiv. Ich meine, da kann man nur sagen, diese ganzen Medienveranstaltungen, wo sie ja quasi das so als Fakt darstellen, dass das alles nur irgendwie, ja, irgendwelche Strategie ist, die hinter jedem Wort von der AfD irgendwie steckt, scheinen gefruchtet zu haben. Also, das haben wir ja schon mehrfach gelesen, solche Herleitungen. Der Chat fragt, um welchen Politiker es geht. Es geht um den Uwe Junge von der AfD, der mit dem Schnauzbart. Genau, also ich fand es auf jeden Fall sehr lustig, dass überall dieses Bild von dem war. Ich weiß gar nicht, war das hier auch mit drin? Nee, aber es gibt irgendwie so ein Bild von dem, wo er irgendwie so verschmitzt von unten in die Kamera guckt. Also erinnert mich hier, also wenn ihn jemand spielen könnte in dem Film, wäre es Christoph Waltz. Nasenprothese, falscher Schnauzer. Ja, ja, vielleicht. Und oder er ist vielleicht verwandt mit Hans Landa, ich weiß es nicht. Oder mit Sam Elliott, könnte auch sein. Also ich kann ihn mir ganz gut an der Bar vom Bowling-Laden vorstellen, wenn der Dude vorbeikommt. Ja, er würde aber auch vielleicht ein bisschen unter der Pickellaube passen. Das auch, ja. Mit dem Bärtchen auf jeden Fall. Ja, und hier haben wir den Spiegel. Das ist wirklich auch wieder so ein Artikel, wo einem der Glaube an den Journalismus erosionsmäßig wie bei einer Springflut irgendwie den halben Deich von dem Glauben an den Journalismus wegspült. Weil er hier im Endeffekt dem Frank Blasberg unterstellt, er hätte den Junge zu sehr beschützt und hätte sich, wie sagt das irgendwo, ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall hätte er sich halt nicht genug angestrengt, den als den Nazi irgendwie darzustellen, der er war. Ja. Denn das Zitat, dass Lübcke das Leben kostete und wer diese Werte nicht vertritt, der kann das Land jederzeit verlassen und so weiter und so fort, Also das Zitat kostete Lübcke das Leben, laut dem Arno Frank, nicht die Kugel von dem Attentäter, das Zitat, weil die AfD und Erika Steinbach dafür gesorgt haben, dass es anders als sein Kontext auch wirklich nicht vergessen wird, das sei gewissermaßen unter uns Patrioten gesagt, schon eine sehr harte Aussage. Also Junge kritisiert praktisch halt Tauber und Co. dafür, diese Kausalkette herzustellen, was ich völlig richtig finde. Und auch dieses, das Zitat, das ihn das Leben kostete, das ist einfach so unsagbar theatralisch und eines Journalisten nicht würdig. Das kann ein Romanautor so schreiben, aber ein Journalist kann das nicht so schreiben. Hart, sehr hart, das kann Junge einfach so sagen. Und niemand steht auf, niemand geht, niemand zupft Ubel Junge an seinem Schnurrbart. Arno... Spiegel, ey. Der Atschit-Prop-Spiegel. Spiegel, das Thema wieder eingespeichert. Ne? Stattdessen gehen 2 Minuten vor Ende des Trauerspiels dem Moderator sogar die Fragen aus. Plasberg möchte wissen, ob jemand noch etwas sagen möchte. Etwas, was ihm am Herzen liegt. Etwas gerade rücken vielleicht. Es ist nicht zu fassen. Und während man noch damit beschäftigt ist, diesen journalistischen Offenbarungseid nicht zu fassen, wende Plasberg sich anschließend noch einmal an den strahlenden Junge. Sie hatten das letzte Wort. Ich hoffe, Sie hatten nicht den Eindruck, an einem Tribunal teilgenommen zu haben. Wenn dereinst auf Worte endlich Tribunale folgen und die AfD ihre Gegner zur Rechenschaft zieht, wird Uwe Junge für Frank Plasberg sicher ein gutes Wort einlegen. So wahr ihm Gott helfe. Ja, was ist das, ja, was ist das anderes als der Stürmer, Arno Frank? Sagt aber auch, dass das irgendwie wirklich nicht gut ist, wenn sie da AfD-Leute einladen, scheinbar, weil das kapriziert sich alles hinterher darauf. Ne? Ich bin ja eigentlich ein Fan von verbalen Entgleisungen, aber in dem Kontext, meine Güte, Arno, läuft. Ja, das letzte war ja auf jeden Fall eine Anspielung auf diesen einen Tweet von ihm, von dem Herrn Junge, wo er irgendwie meinte, dass man die Leute von der Flüchtlingspolitik zur Rechenschaft ziehen wollen würde, so wahr ihm Gott helfe. Darauf ist das eine Anspielung. Ja, aber ja, also ich habe mir die Sendung halb angeguckt. Ich fand das ziemlich überflüssig, aber jetzt auch nicht stimmen. Ich fand es einfach nur egal. Also ob ich mir das ist eine halbe Stunde meines Lebens, die ich nicht wiederkriege. Und wieder mit so Kram irgendwie, wo man dann halt sieht, so irgendwie, wie sich die Leute irgendwie so einen Diskurs da irgendwie vorstellen mit einem Plasberg, der dann irgendwie dreimal nachfragt nach christlichen Werten und so ein Krempel da irgendwelches magisches Denken, wo dann da jeder irgendwie so sein Ding irgendwie reinprojiziert und dann wird dazu irgendwas gesagt und ja, es ging halt teilweise auch in diese Richtung von wegen so, ja, müssen sie da jetzt nicht irgendwie was gerade rücken oder so und hat dann nicht mit sich machen lassen und fertig so, aber auch jetzt nichts von den Aussagen, zumindest in dem Teil davon, wie gesagt, ich habe es nicht bis zu Ende geguckt, aber auch nichts von dem, was er da irgendwie gesagt hat, war jetzt irgendwie anstößig oder so oder irgendwie unmenschlich oder was weiß ich nicht was, also. Ja, aber halt auch den Moderator hier praktisch vorzuwerfen, dass er nicht irgendwie ihn anders behandelt hat als die anderen Gäste. Was geht in euren Köpfen vor? Für meinen Geschmack war das schon zu sehr irgendwie in die Richtung, dass man halt von der Grundthese ausgegangen ist, dass ja diese Worte da halt dazu führen und so. Und so richtig hat das hier der Junge jetzt auch nicht widersprochen da. Nur natürlich wollte er da selber nichts mit zu tun haben. Und dann gab es halt so ein bisschen das, was die Leute natürlich auch irgendwie in ihrem Katalog von Unmöglichkeiten drin haben, so Whataboutism-mäßig, dass man ja auch hin und wieder mal gesagt hat, dass andere Leute sowas ja auch machen, irgendwelche Sprüche ablassen und so. Und das stimmt ja leider auch, ne? Also ich meine, es ist halt so. Die Leute sagen halt alle das, was sie für richtig halten und denken dann alle so, dass man aber den anderen irgendwie verbieten kann, irgendwelche anderen Sachen zu sagen, die sie für falsch halten. Und ja, also es ist halt typisch so, ne? Jeder ist in seinem Kopf irgendwie drin und moralische Überheblichkeit. Er hatte noch irgendwie einen Artikel oder sowas dabei. Hatten Sie ihn auf diese Gewaltgeschichte angesprochen, auf die Hitze oder was? Und ich hätte erst gedacht, jetzt bringt er das Ding von den Jusos mit, wo die eben mit einem Messerjuckel so geworben haben, dass man eben auf die Rechten damit losgehen sollte oder so. Das wäre ja auch ein passendes Beispiel gewesen halt. Ne? Es gibt eben diese Aussagen auch, ja, auf jeden Fall. Ja, immer besser. Ja. Aber wie hat es mal ein Kabarettist genannt? Die intellektuelle Pissrinne der Gesellschaft? Die Talks, Politik-Talksendungen? Jo. Ja. Hier haben wir einen Netzfund von Hamed Abdel Samad, wo er von einem grünen Abgeordneten aufgefordert wurde, sich zu distanzieren von einer von der sogenannten Werteunion, weil er dort mal aufgetreten ist. Und der Abdel Samad, der tritt halt überall mal auf und spricht so mit jedem mal, wie es halt in der Demokratie sein sollte, theoretisch. Und seine Antwort war halt schon sehr gut. Sehr geehrter Herr, dankend lehne ich eine Zusammenarbeit mit Ihnen ab, bis Sie mir glaubhaft beweisen, dass Sie ein Demokrat sind. Wie können Sie es wagen, einem Schriftsteller einen Gesinnungstest zu unterziehen, als Voraussetzung für eine Zusammenarbeit mit ihm? Ich bin mir sicher, Sie könnten niemals einen ethnischen deutschen Schriftsteller einer solchen unverschämte Anfrage schicken. Da bin ich mir nicht sicher. Ja. Einhaken eben, das machen Journalisten als leichteste Übung auch einem Deutschen zu sagen, distanzier dich gefälligst von den Konservativen, bevor du hierher kommen darfst. Nein, ich bin ein freier Mensch und ein freier Schriftsteller. Ich bestimme selbst, wo und mit wem ich rede. Im Gegensatz zu Ihnen stehe ich keiner Parteinahme nahe. Deshalb muss ich mich nicht von irgendeiner Richtung distanzieren. Ich beobachte alle und kann alle kritisieren, brauche aber diese moralisierenden ideologischen Stellungnahmen nicht. Sie sind ein Abgeordneter und Sie können mit Werteunion oder mit AfD im Parlament und im Wahlkampf streiten. Von einem Schriftsteller aber zu verlangen, sich von seinen politischen Gegnern zu distanzieren, zeugt von Unfähigkeit, Überheblichkeit und Verachtung des demokratischen Debattenkultur. Und deswegen distanziere ich mich von einer Zusammenarbeit mit Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Hamed Abdel Samad. Wer hat denn da jetzt die Anfrage gestellt? Das war ein grünen Abgeordneter. Also, ich kann es ja auch nochmal vorlesen. Gestern bekam ich eine merkwürdige Mail von einem grünen Abgeordneten aus Baden-Württemberg, die zeigt, wie tief die politische Kultur in Deutschland gesunken ist. Hier ist seine Mail und danach meine Antwort darauf. Sehr geehrter Herr Samad, wir haben uns anlässlich der Veranstaltung zum säkulären Islam Frankfurt getroffen. Gerne wollte ich Sie nach Baden-Württemberg einladen, damit Sie auch bei uns Ihren interessanten Vortrag halten. Nun hörte ich aber, dass Sie bereits Gast bei der sogenannten Werteunion waren, deren Vorsitzender Alexander Mitsch, der in meinem Wahlkreis zu Hause ist, ist Mitbegründer des rechtspopulistischen Aufbruch 2016 und steht zahlreichen Positionen der AfD nahe. Seine Gruppe in der CDU betreibt Ersatz von Frau Merkel als Kanzlerin durch den konservativen Merz. Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir Ihre Distanz zur Werteunion glaubhaft darlegen können. Dies wäre unbedingte Voraussetzung für eine Zusammenarbeit, die ich mir im Übrigen sehr wünschen würde. Und daraufhin hat er ihn dann gebasht. Ja, zu Recht. Also. Also ja, vom Abdel Samad könnt ihr mal bei Amazon gucken, da gibt es einen Haufen Bücher von dem Herrn, die alle sehr lesenswert sind. Also ich habe bisher von dem noch nichts gelesen, wo ich danach gesagt habe, da bin ich jetzt aber enttäuscht. Also. Am coolsten finde ich eigentlich, seine Gruppe in der CDU betreibt den Ersatz von Frau Merkel als Kanzlerin durch den konservativen Merz. So, das ist das Schlimmste. Strömung in der Partei, was ganz Neues. Da muss man sich als Grünen-Typ dann von distanzieren, ja, von jedem, der die grüne Merkel ablehnt, oder wie? Und die durch einen Konservativen ersetzen. Was besonders gut ist, der islamische Faschismus, eine Analyse von Abdel Samad. Ja, aber ohne so ein Statement geht es dann irgendwie nicht bei den Grünen. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an ein Video, das ich letztens gesehen habe. Da hatten die tatsächlich eine Veranstaltung und dann, wir haben ein offenes Mikro, konnte jeder was sagen. Und dann kam ein Moslem und hat irgendwie was erzählt, dass sie Familie fördern sollen und nicht so auf die Schwulen setzen sollen. Dann haben sie einen ganz schnellen Ton aber abgedreht. Okay. Jo. Erst aber dann auch Eierschalen laufen für die Grünen. Absolut. Ja, aber ich meine, kennen wir aus der DDR. Wenn deine Inhalte den Leuten da nicht gefallen haben, dann bist du halt nicht aufgetreten. Ja, Verstärker aus. konnte ja jetzt mit den Nazis da bei diesem, es gab ja so ein Neonazi-Musikfestival in Thema am Wochenende. Da haben sie auch knallhart sich die Polizei rein und hat eine Band von der Bühne geholt, weil die ein indiziertes Lied gespielt haben. Da frage ich mich dann auch so, Verhältnismäßigkeit. Was ist, wenn die Ärzte ein indiziertes Lied spielen? Ja. Kommen ja, dann auch die außerdem, Bullen, holen die von der Bühne. Außerdem war das nicht so eigentlich immer gerechtfertigt, dass die Sachen ja nicht wirklich verboten sind, nur Ich denke mal, die Polizei hat vorher im Vorfeld ein Verbot ausgesprochen. Okay. Ein weiteres. Die haben ja da auch Alkoholverbot ausgesprochen und was weiß ich. Ja, also, gut, das könnte die haben denen das ja so unlustig gemacht wie möglich. Aber halt dann da reingehen, weil die Leute ein indiziertes Lied spielen. Aber wenn die sonst auf Deeskalation setzen bei vielen anderen. Ich verstehe es nicht. Ich hätte auch keinen Bock auf eine Horde besoffene Neonazis, die in meinem Ort irgendwie feiern und da irgendwie sich halt brüllen oder so. Aber mir kommt halt diese Ungleichbehandlung, kommt mir trotzdem immer irgendwie komisch vor. Und ja, irgendwann haben wir dann vielleicht Zustände wie in der DDR, wenn wir nicht aufpassen. Ne? Ohne da jetzt runterspielen zu wollen, dass Neonazis der letzte Dreck sind. Auch der letzte Dreck hat das Recht darauf, Spaß zu haben oder ein Leben zu leben in gewisser Weise. Ja, Konterbund ist ein neues Angebot der Landeszentrale für politische Bildung von Niedersachsen. Und die App Konterbund zeigt euch, wie ihr auf Stammtischparolen reagieren könnt. Und dann wollen wir die mal online ausprobieren. Ja, auf jeden Fall. Es kommt jetzt, wie man auf 13%, 50% antwortet. Bitte Browser-App. Antiziganismus. Was ist denn Antiziganismus heute? Antiziganismus, ich will mir einen Zigeunerschnitzel bestellen. Ich dachte vielleicht lieber Sexismus. Ach so, ja, auch. Behindertenfeindlichkeit. Ja, Klassismus wäre. Klassismus finde ich auch gut. Klassismus finde ich auch gut. Komm, das ja, aber, nee, aber Sexismus da gar nicht ist unser Brot und Butter, ja. Da sollten wir auf jeden Fall mal reingucken. Ui. Das funktioniert aber irgendwie nicht so gut hier. Oh. Frauen gehören an den Herd. Männer können aber auch ganz gut kochen. Mau, das ist ein Konter. Das ist ein Konter. Das jetzt. Das ist jetzt Martin Sellner aber still hier. Ja, du musst die Cookies bestätigen, dann geht das auch. Dann läuft das besser bestimmt. Meinst du? Ich wage es zu bezweifeln. Komm zu uns, wir haben Keks. Auf jeden Fall kann man hier irgendwie nicht scrollen. Oder ist das hier das Ding? Riesenerfolg. Das ist aber eine tolle App. Oh. Irgendwie schon. Das Scrollbalken wird falsch dargestellt, glaube ich. Irgendwie. Das ist High Class. Erfolgreiche Frauen haben sich bloß hochgeschlafen. Die haben sich nicht hochgeschlafen, die sind per Quote dahin gekommen. Frauen können kein Mathe. Bin ich jetzt politischer Bilder? Ich bin jetzt politischer Bilder. Kriege ich jetzt öffentliches Geld? Warum wird beruflich erfolgreichen Männern so ein Verhalten nicht unterstellt? Ja, weil sie es nicht können. Habt ihr in Bio gefehlt, oder was? Oh. Und durchaus, wenn sich sowas anbietet, dann wird das auch über solche Leute gesagt. Ich meine, über Männer, die irgendwie Sex oder Beziehungen nutzen, um an eine Machtposition zu kommen. Ey, die App hatte halt fast nur 1-Sterne-Bewertung und jedes Mal ein schöner Text dazu. Da hat man dann doch mal wieder ein bisschen Freude. So. Also. schöne Konter, ja. Ja, aber das wird auf andere Weise dann sexuell abgewertet, ne? Ich meine, den Philipp Amthor, wie sie den niedergemacht haben, nur weil er irgendwie mit dem Anzug rumläuft auf der Arbeit sozusagen. Das frühe Du kannst kein Mathe bildet einen Grundstein für die Optionen beim späteren Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das sind alles nur selbsterfüllende Prophezeiungen, ja. Das ist alles Sozialisierung. Und dafür durften wir dann wieder öffentliches Geld ausgeben, um den Leuten das beizubringen in Bildung. Was ist eigentlich, wenn die Idee. Die Buchhaltung sind ja schon viele Frauen, würde ich sagen. Was ist, wenn die Idee, dass die Geschlechter nur soziale Konstrukte sind, in sich ein soziales Konstrukt ist. Ja, also ist es oder ja auch. Oder aber nur ein Gedankenkonstrukt von der, wie hieß er? Oh, Blondinen sind blöd, ich glaub's ja echt nicht. Geht wirklich, aber, so. aber Blondinen sind blöd, das hatte ich mal gehört. Also da habe ich mal einen Artikel gelesen, das war aber ein Blog-Eintrag, das war jetzt kein wissenschaftlicher Artikel oder so, aber bei Blondinen sind blöd habe ich gehört, dass das ein Stereotyp war, was nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen ist und was halt so eine antideutsche Sentiment hatte. Also dass es sozusagen. Und was sagen die Schweden dazu? Ja, aber das an sich, dass das sozusagen mit dem Zweiten Weltkrieg und damit zusammen hatte, zusammenhing. Also, Blondinenwitze. Ihr seid doof. Ihr versteht auch nicht, dass niemand, der einen Ostfriesenwitz erzählt, annimmt, dass alle Ostfriesen so doof sind wie in den Witzen. Außer bei den Badenwitzen. Bei den Badenwitzen. Man muss Witze aber auch ernster nehmen. Also bei den Badensern, die Witze, die sind schon ernst. Also. Das ist so, ihr versteht einfache Kulturtechniken nicht mehr. Was ist mit euch passiert? Ihr seid doch in der gleichen Welt aufgewachsen, in der auch ich irgendwie. Ja, das ist die schlechte Welt aus dem letzten Jahrtausend. Das muss überkommen werden. Ich spiele im Moment, ich habe mir im Steam Summer Sale die Erweiterung für XCOM 2 geholt, War of the Chosen. Und da gibt es dann nach jedem erfolgreich, in meinem Fall natürlich verlaufenden Einsatz, so ein Quip von der Alien-Regierung, die alles beherrschen, gegen die du kämpfst, wird dann auch immer gesagt, ja, die Leute, die zurück wollen in die Vergangenheit, die kommen mit Terror und Hass, aber wir bringen die Einheit zwischen dem Covenant und den Menschen. Das ist so lustig, die Sachen zu hören und sich dann seinen Teil dazu zu denken. Großartig. Oh, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge, die meisten Flüchtlinge, die Flüchtlinge, die Flüchtlinge. Warum kriegt es jetzt? Ja, die Flüchtlinge schummeln alle mit ihren Dokumenten. Strohmann. Fucking Strohmann. Ja. Außerdem, die Flüchtlinge sind schuld an der Spaltung der Gesellschaft. Nee, die Flüchtlinge sind nicht schuld an der Spaltung der Gesellschaft. Die Flüchtlinge machen hier keine Medien-Scheiße irgendwie oder politische Bildung. Also außer Aras Bacho vielleicht. Die meisten Flüchtlinge kommen nach Europa, um sich wirtschaftlich zu verbessern. Also die meisten weiß ich nicht. Kann aber gut sein, also auf jeden Fall einige. Okay. Und das ist ja auch so jetzt nicht unbedingt verwerflich, es ist nur halt eben... Chris, schau mal bitte auf den Stream. Oh, nee, jetzt ist er wieder da, hat bei mir gebuffert auf jeden Fall jetzt gerade. Ja, scheint aber alles okay zu sein. Ja, ist ja vielleicht auch eine Frage der Wortwahl, ne? Man sollte dann vielleicht sagen, ich sehe die Flüchtlinge als Ursache oder sowas. Ja, das wollen sie ja hier alles schon wieder tabuisieren. Und ich meine, das geht für mich schon wieder auf jeden Fall zu weit. Die Flüchtlinge sollen in dem Land bleiben, wo sie ankommen. Naja, das ist ja mal irgendwie die Regel gewesen. Da kann man sich drüber streiten, ob das eine gute Regel oder eine schlechte Regel war, aber auf jeden Fall war es die Regel. Und wenn jemand sowas sagt, dann ist ja auf jeden Fall kein Hassredner, Stammtischparolen, was weiß ich nicht was Typ. Was soll denn diese Scheiße? Also, finde ich absolute Frechheit. Ja, aber hier wird der Overton-Window wieder verschoben. Mhm. Also weißt du, da wird mal früher geltendes Recht ist jetzt eine Stammtischparole. Also das ist eigentlich schon relativ perfide in meinen Augen. Also, ja, eben. Ja. Aber ich will noch Klassismus sehen. Scheiß auf die Flüchtlinge, ich will Rassismus. Oh, das ist noch mehr. Trans- und Homofeindlichkeit. Diskriminierung von Menschen aufgrund einmal Harzer, immer Haber. Arbeitslose sind Sozialschmarotzer. Arme sind faul und selbst schuld. Wohnungslose sind alles Trinker und haben deshalb ihre Wohnung verloren. Nicht alle, aber halt schon auch viele davon. So. Und oftmals haben sie psychische Krankheiten. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, ob der Alkohol Problem oder Symptom ist. Ja, wer nicht aufs Gymnasium geht, ist doof. Ja. Früher war das mal, ich meine, früher war das ja auch eine ganz andere Teilung, als ich aufs Gymnasium gegangen ist. Bin, siehst du, meine Bildung super gegangen ist. Da war das noch eine ganz andere Sache als heute. Heute geht ja im Endeffekt da jeder hin, der irgendwie das kleine Einmaleins geschafft hat. Oder jo, wenigstens einmal die ersten fünf davon oder so. Aber hier wird ja praktisch nur gegen Arme gehetzt, also das eben sozusagen als negativ dargestellt. Das heißt, Ja, aber Gymnasiasten dürfte man dann hetzen, sozusagen. Aber ja, genau, also Klassismus funktioniert ja auch von unten nach oben. Eat the rich, warum hat man da nicht eat the rich? Also, ja, weil das ja nicht an Stammtischen gesagt wird. An Stammtischen trifft sich nur die gehobene, privilegierten Kultur. Da wird ja auch häufig genug kritisiert, dass irgendwie ja, dass irgendwelche Leute nach oben kritisieren, so, und, oder, ja, oder andersrum, dass die heute Show zum Beispiel so. Ja, alles Bangster, das sind alles Ganoven, alles korrupt, alle, weißt du, da gibt's doch genauso Sprüche, aber man hat nicht mit eingenommen, so. Ich will nicht sagen, dass alle Milliardäre ehrlich sind, aber da wird es mindestens 5 geben. 5, ich sag's euch. Milliarden, wenn man nein, ehrlich ist. Aber, nein, aber ernsthaft, ich würde sagen, dass es mindestens 5 ehrliche Milliardäre gibt. Und die werden zu Unrecht kritisiert. Also, die lädst du dann ein. Ich will politische Bildung für die Rechte von Milliardären. Die werden unterdrückt. Also. Alter, die Frau vom Bezos. Ist arm, reich ist aber auch noch. 38 Milliarden bei ihrer Scheidung. Aber das arme Reich ist auch nur eine Ebene. Ich meine, so Politiker zum Beispiel fühlen sich ja auch in einer anderen Klasse als Arbeiter, Angestellte, Bürger oder so. Zum Beispiel. Oder Adelige, Homosexualität oder. Ist ansteckend. Trans-Sternchen, Inter-Sternchen, nicht binär. Das ist doch alles Gender-Gaga. Ist es aber nein, auch. Nein, Inter ist kein Gender-Gaga, aber der Rest, ja. Also Inter ist ja nun mal eine Tatsache. Ja, ja, Inter ist eine Tatsache. Verschwult. Verschwult. Nicht verlispt. Ja, stimmt. Warum werden die nur verschwult? Was machen die Mädchen? Das finde ich total misogyn, denen da keine Möglichkeit zu bieten. Also wie der Kutschera das dargestellt hat, gibt es bei Frauen da eher eine Möglichkeit, ja, sozusagen sich nochmal anzupassen irgendwann im Leben. Männer sind da fester in diesen Dingen. Ja, aber das hat auch der Sexualforscher, wie hieß der nochmal? Nicht ja, das müsste nicht. Eigentlich schon irgendwie eher, ja, ja. Ja, wenn dann diese sozusagen Lesbisierung irgendwie befürchtet werden, aber das interessiert offensichtlich niemanden. McKinsey hieß der, McKinsey. Ja, McKinsey hat auch so Sachen gemacht. Genau, ja. Und der hat es auch rausgefunden, dass bei Frauen das etwas fluider ist, sagen wir jetzt mal, ja, und bei Männern eher festgefahren. Also. Ja. Also Verschwulung ist Bullshit. Wer bezahlt denn den Kackdreck? Niedersachsen. Ah, okay. Sehr gut. Ja, die AfD hat ja so ein Portal gestartet, das so ähnlich ist wie damals Agents. Oder wie hieß das? Agent? Weiß ich nicht mehr. Agentin. Agentin, ja genau. Diese Hetzplattform gegen Rechte. Und die machen es jetzt eben andersrum. Und das kuriose Bild, das ist jetzt gar nicht so kurios, da war irgendwo ein Stalin oder so drauf. Ja. Da haben sie sich auf jeden Fall, ja, habe ich mir so mitgekriegt, hat sich doch weitlich die Presse darüber echauffiert, dass sie so einen Pranger da online stellen oder ein Portal, den viele eben als Pranger empfinden. Ja, aber andererseits ist zwar Agentin verschwunden, aber das linke Portal ist unter anderem Namen dann auch veröffentlicht worden. Also so gesehen, ein Kampf auf gleicher Ebene oder so, wie soll man sagen. Ja, keine Ahnung. Also haben die denn da jetzt auch eine Liste von irgendwelchen Leuten? Weil also das, worauf sie sich jetzt aufgehangen haben, ist ja hier dieses Bild, das man hier klein im Hintergrund sieht. Ja, diese Kombination aus Stalin mit Sylvester Stallone Gesicht. Ja, es gibt schon eine Möglichkeit, sich zu beteiligen oder so, dass man da irgendwie Vorfälle oder Leute Namen einreicht oder so. Weiß ich, habe ich nicht genau geguckt. Ja, ja, das wäre aber schon ganz wichtig. Also wenn man das jetzt hier so erzählt, dann müssen wir schon wissen, ob das jetzt stimmt. Also, aber jetzt roll ich mal gerade durch. Es gibt ja auch eine linke Entsprechung. Es gibt zwar links unten in die Media nicht mehr, aber es gibt ja immer noch diese in die Media-Plattform, die weiterhin auch das macht, was links unten vorher gemacht hat, nämlich auch Namen, Fotos, Anschriften etc. zu veröffentlichen. Ja, aber ist auch denn das jetzt bei diesem Ding so? Also es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt bei diesem Ding hier wirklich so ist. Also deswegen will ich das auch nicht sagen, aber ich finde schon mal lustig, dass die Amadeus-Stiftung sagt, das Online-Portal sei ein neues Instrument, um Hass zu schüren. Die Macher ja, von Netz gegen Nazis. Ja, besser finde ich den Satz da drunter. Sprecher Robert Lüdecke warnte davor, die dort veröffentlichten Zahlen und Vorfälle ungeprüft zu glauben. Wie kann das jemand von der Amalia-Stiftung straight-faced sagen? Das Penner und Äußerung ist mir noch besser. Das Penner und Äußerung aus dem Kontext gerissen werden, sagt er dem Nachrichtenagentur AFP. Ja. Ich meine, das ist doch das, was die am besten können. Das hatten wir ja gerade erst wieder mit diesen Geschichten von wegen, ja, da bringt einer irgendwie seine Freundin um, der irgendwann mal auf einem Rechtsrockkonzert war, und dann ist es ein Fall von rechten Terror. Ja, oder was diese Woche passiert ist. Haben wir das noch im Dings mit dem Okay-Zeichen bei Plasberg? Ach so, nee, das haben wir nicht dabei, ne. Ja, da hat doch ein Zuschauer hat halt dieses Okay-Zeichen gemacht. Und einer von der Amadeo-Antoni-Show oder ein Ex-Mitarbeiter ist öffentlich halt, hat ihn an den Pranger gestellt. Jetzt hier, die Nazis werden immer schlimmer. Jetzt zeigen die das Zeichen schon da, lalala. Und er musste dann einen Tag später zurückrudern und sagen, ja, das ist irgendwie so ein Instagram-Spiel, da verstehe ich nichts von Hello Fellow Kids. Und dass da jemand an den Pranger gestellt wurde, der völlig unschuldig war und so. Ja. Das, da ist ja du bist fest drauf angesprungen, ne? Umso schlecht, ja, die Bildzeitung hat das Foto veröffentlicht, ja, mit dem Text dazu. Und dann lese ich sowas hier, Fälle und Äußerungen aus dem Kontext gerissen. Und es geht offensichtlich darum, Engagement gegen Rechtsextremismus. Heute habe ich irgendwie einen Knoten, Rechtsextremismus zu diffamieren. An der Stelle möchte ich sagen, einen guten Heidelberg-Verbot euch allen. Hallo. Hallo. Ja, ja. Bislang findet sich auf der Seite ein Artikel Sozialistische Sümpfe in der Berliner Verwaltung über das antifaschistische Pressearchiv. Außerdem gibt es einen Text über einen Angriff auf eine Polizeiwache in Leipzig sowie die sozialistischen Forderungen von Juso-Chef Kevin Kühner. Okay. Also werden Zitate dann mit Namen genannt, nehme ich mal an. Aber erstmal geht es um Meldungen, habe ich den Eindruck. Hört sich für mich nach so einer Art Watchdog-Blog an. So, wenn was passiert, schreiben Sie was dazu oder so. Keine Ahnung. So eine Art. Warum sollte das die AfD nicht machen? Ja, wenn Sie sich da aus öffentlichen Quellen bedienen, ist es sowieso okay. Ich meine, es ist ja schon was anderes wie dieses Meldeportal für Lehrer, was wir mal hatten. Das darf man jetzt sicherlich nicht vergleichen. Also dieses. Nö. Das ist schon eher so in die Richtung, wie ihr vorhin meintet. Also. Klar, wenn die jetzt hingehen und sagen, der und der Landtagsabgeordnete der SPD ist linksradikal und seine Adresse veröffentlichen und ein Foto von seinem Hund oder so, dann ist das natürlich auch hier falsch und bla, aber ich glaube... Aber wenn man irgendwann dazu übergehen muss, wegen der Größe oder so, dass man Namen auch klassifiziert oder kategorisiert und dann eben dahinter zusammenfasst, was die alles, wo die alle, was sie für Zitate oder so abgelassen haben, dann kommt das eben so, ne? Dass dann auch solche Dinge zugeordnet werden irgendwann. Das meine ich nur. Naja, aber es ist eben erstmal keine Pranger-Plattform, es ist keine Direkt-Hates-Plattform sozusagen. Aber alle haben so getan, ne? Und vor allem die Amadeo-Antonio-Stiftung eben. Ja, die Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt uns weiter. Hier geht es um eine Befragung zu Hass im Netz und eine Studie, die auch von den Medien mal wieder sehr willig aufgenommen und wiedergekeult wurde. Der Faktenfinder war fast noch schneller mit einem Artikel über die Studie online, bevor man die hätte lesen können. Und was mich ein bisschen verwundert hat, sind die harten Diskrepanzen in den Findings nach Bundesländern. Die konkreten Forderungen mit den Kampakt e.V., den Hass im Internet eindämmen, Betroffene stärken und konsequente Strafverfolgung von Tätern durchsetzen will, findet in Hessen sehr große Zustimmung. Ah, super. Ja, also weil die konkreten Forderungen, also über die hatten wir hier schon geschrieben, als die rausgekommen sind, das ist schon eine ganze Weile her. Also nur mal so zum Thema, ne, in Auftrag gegeben von Campact, ja, und so durch Zufall spielt es genau in die Kerbe rein, die man sowieso schon haben möchte. Ja, so an Zufall. Das für Zahlen, Mann. Ein großer Teil der Internetnutzer ist mit diesen Hassbotschaften nicht einverstanden. Super. Ja, weißt du, 72% stimmen der Aussage zu, dass Hasskommentare nicht toleriert werden sollten, egal ob sie gegen das Gesetz verstoßen oder nicht. Und dann irgendwie 12% oder 16% war es, finden, Hasskommentare sollten generell halt geduldet werden. So. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass man so Umfragen macht und solche Schlüsse ziehen kann hinterher? Das klingt schon ganz schön unwahrscheinlich, ne? Also allein die Befragung, wer schon mal Opfer von Hass im Netz geworden ist, ist meiner Meinung nach extrem fragwürdig. Da wird einfach gefragt, sind Sie schon mal Opfer geworden? Da wird es nicht eingegrenzt zeitlich. Oder es wird danach, ob man das sozusagen strafen soll oder nicht, beziehungsweise ja, eben dann abhängig davon, ob es gesetzlich verboten ist oder nicht. Also eben nicht abhängig davon. Das glaube ich einfach nicht, dass die Leute da so undifferenziert sind. Das Problem ist ja eigentlich eher so, dass Leute sich ja alle auf dasselbe freie soziale Netzwerk-Ding beruhen, was so das Facebook und Twitter im Standard, in der Standardausführung halt ist, dass du einen Account hast und du versteckst dich nicht hinterm Schloss oder hast einen privaten Account oder so halt. Also bist total offen und transparent für alle zugänglich. Das ist ja das Image, was jeder, der sowas halt irgendwie macht, halt aufrechterhalten will. Aber gleichzeitig dann so Blocklisten haben oder gleichzeitig halt irgendwie ja nicht eingestehen wollen, dass man schon besser aufgehoben wäre, wenn man sich selbst aus dem Internet entfernen würde ein Stück weit. So, dann wollen die Leute mir vorschreiben, was ich nicht sehen darf. Das ist doch nicht auszudenken. Ja, was ich jetzt hier auf jeden Fall nicht verstehe an der Sache, weil Mars gerade meinte, irgendwie Unterschiede nach Bundesland, aber hier steht, dass wir überhaupt nur in Hessen haben wir das PDF da von der Geschichte? Ich weiß nicht, wo das hier sein soll. Also ich sehe hier nichts. War das nicht eine andere Studie? Was? Ein wir haben da am Mittwochabend nach dem Sonderstream noch ein bisschen drin rum. Ja, Und da waren Ergebnisse nach Bundesländern getrennt. Da habe ich doch noch gesagt, guck mal hier, bei dem Bundesland ist die und die Prozentzahl um 10% höher als beim anderen. Also ich fand schon muss da irgendwo Forschungsprojekte oben vielleicht mal draufklicken und dann. Warum ist das denn nur Hessen? Ich hab's mir, glaube ich, leider nicht hier abgespeichert. Ich würde eigentlich auch an der Stelle noch gern darauf aufmerksam machen, wie hier der Bericht auch heißt. So, Hass im Netz, der schleichende Angriff auf unsere Demokratie. Der schleichende Angriff auf unsere Demokratie findet halt einfach im Internet statt. So auf freien Meinungsplattformen, wo Leute Sachen schreiben. Eieiei. Ja, die hatten aber mehr Leute gefragt, also 1200 für ganz Deutschland stimmte ja nicht, sondern die hatten irgendwie so eine Durchschnittszahl, die irgendwie ein bisschen brauchbarer war pro Bundesland. Also eben kam insgesamt, glaube ich, auf 7500 oder so. Haben dann aber eben das alles ja pro Bundesland. Eine bundesweite repräsentative Untersuchung, ach sei doch still. Ja. Repräsentative Untersuchung, es gibt nur 1200 Leute. Ja, ist das P-Wert oder so, den man da einstellen muss, damit das repräsentativ ist oder so? So statistische Möglichkeiten, mathematische. Repräsentativ, wie haben Sie denn, was wollten Sie denn überhaupt untersuchen und wie haben Sie das im Endeffekt umgesetzt? Und wie haben Sie die Ergebnisse dann interpretiert? Da ist wieder hier das Netz, dann hier das No-Hate-Speech-Ding, Gewicht zeigen, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, alle diese Leute werden teilweise oder komplett finanziert von Demokratie leben. So, Alter, komm, Alter, mittlerweile sind wir nicht mal mehr darauf, Demokratie leben zu erwähnen, weil wahrscheinlich den Leuten selbst das schon zu doof ist. Das ganze Pamphlet ist auch mehr ein Designstück als, das ist doch immer, Mann. Oder irgendwie Darlegung. Das ist doch immer, Mann. Und ich sitze auf jeder Seite. Sehr schön. Ja. Hass im Netz darf keine Normalität werden. Ein Hass erfüllt der Minderheit, möchte nicht die Diskurse bestimmen und Angst und Schrecken verbreiten. Ja, genau, Angst und Schrecken. Die kleine, wurzellose Minderheit, die den Hass verbreitet. Es ist eine kleine Clique, international. Ja, 7349, ja, sagte ich ja, ein bisschen älter, war ein bisschen mehr. Aber dafür haben sie es eben auf ganz Deutschland detailliert berechnet. Warte, Definition von Hate Speech, so. Definition von Hate Speech. Es gibt unterschiedliche enge oder breite Verständnisse dessen, was als Hate, was als Hasssprache gilt. Ja, klingt eine wie ein Gummibegriff. Klingt wie wortwörtlich wie ein Gummibegriff. Unterschiedliche enge oder breite. Kannst du dehnen und drehen und wenden, wie du willst, ja. Und dann gibt es dann Verweis auf Punkt 8. Vergleich unter anderem BPB. Was ist Hate Speech vom 11.06.2019? Das werde ich mir in meiner privaten Freizeit nochmal genauer anschauen. Was soll der Mist, Alter? Kann ich auch updated sozusagen. Dabei ist zu bedenken, dass die Art der Definition die Zahl der gemessenen Fälle beeinflusst. Ja, no shit. Breitere Definitionen, zum Beispiel die der Landesanstalt für Medien NRW 2018, führen zu höheren Fallzahlen, ermöglichen aber wenige Differenzierung, beispielsweise zwischen individuellem und gruppenbezogenem Hass. Ja, das ist immer dieser Hass, ne? Also der ist entweder individuell oder gruppenbezogen oder das ist alles Hass, das ist alles sehr schlimm. Das muss man alles eindämmen. Weg damit. Wieso führen breitere Definitionen zu weniger Interpretationsspielraum? Mhm. Das ergibt doch eigentlich keinen Sinn. Also eine breitere Definition würde doch den Unterschied zwischen individuell und gruppenbezogen eher noch mit einbeziehen. Ja, aber dann kannst du halt nicht so ein tolles Ding machen und Steuergelder drauf verschwenden, weil was soll's. Aggressive oder allgemein abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden, Hate Speech genannt, beziehungsweise synonym auch Hassrede, Hasssprache oder Hasskommentare. Das ist so lächerlich, Alter. Was ist denn das für ein Müll? Für die vorliegende Studie wurde folgende Definition zugrunde gelegt. Aggressive oder allgemein abwertende Aussagen gegenüber Personen, die bestimmten Gruppen zugeordnet werden, werden Hate Speech genannt. Beziehungsweise synonym auch Hassrede, Hasssprache oder Hasskommentare. Dabei kann es um unterschiedliche Gruppen bzw. soziale Kategorien gehen, von Geschlecht oder der ethnischen Herkunft bis zur Berufsgruppe wie Politiker hin. So. Ja, wie Politikerinnen und Journalistinnen, ja. Ende Liste. Genau, ja, so. Nur die wichtigsten Berufe, okay? Nicht Polizei, nee, das zählt nicht, ist egal. Hate Speech ist nach dieser Definition somit abzugrenzen von individuellen Formen der Herabsetzung, die sich nicht auf bestimmte Gruppenmitgliedschaften beziehen, wie zum Beispiel individuelle Beleidigung, Belästigung oder Cybermobbing. Hasssprache bezieht sich damit weniger auf die Emotionen als vielmehr auf negative Vorurteile gegenüber spezifischen Gruppen von Menschen. Mit Hate Speech ist also vor allem vorurteilsgeleitete, abwertende Sprache gemeint. Mhm, okay. Hate Speech ist ein Sammelbegriff für verschiedene Äußerungen. Ja, Moment mal. In anderen Worten, genau das, was wir sagen, wir entscheiden, was ein Vorurteil ist und was nicht. Mhm. Und deswegen, ja, das haben wir ja gerade gemerkt mit diesem super tollen Katalog da von den Stammtischparolen aus Niedersachsen. Und damit projiziert man das dann da alles rein. Und das ist dann irgendwie das, was die Demokratie gefährdet, ja, in der Tat. Aber nicht so, wie ihr meint. Ja, eine Nazi-Keule ist ja auch keine vorurteilsgeleitete, abwertende so Technik, um Leute stumm zu schalten. Genau. Ne? Das zählt nicht. Das ist für den Kampf gegen den möglichen Faschismus. Ob wir durch den Kampf vielleicht den Faschismus noch weiter bestärken würden, so, und deswegen mal, anstatt das undemokratisch zu lösen, mit demokratischen Mitteln, besonders mit Gesprächen lösen sollten und die Leute vielleicht so lustig machen, nee, wir müssen sie einfach ausblenden. Das ist schon okay. Hate Speech ist ein Sammelbegriff für verschiedene Äußerungen, die rechtlich relevant sein können. Im strafrechtlichen Sinne sind in Deutschland in diesem Kontext vor allem relevant Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, öffentlicher Aufruf zu Straftaten, Volksverhetzung, Nötigung und Bedrohungen. Moment nochmal. Ja? Das jetzt im Zusammenhang mit vorurteilsgeleitete abwertende Sprache. Das ist doch schon wieder eine komplette Entgrenzung von diesem ganzen Kram, den Sie jetzt gerade aufgezählt haben. Weil ob jetzt irgendwas eine Beleidigung oder ist oder nicht, was hat das mit Vorurteil zu tun? Ob das jetzt über Nachrede, Verleumdung ist, was hat das mit Vorurteil zu tun? Öffentlicher Aufruf zu Straftaten, was hat das mit Vorurteil zu tun? Volksverhetzung, das hat vielleicht noch am ehesten was damit zu tun. Nötigung, was hat das mit Vorurteil zu tun? Bedrohung, was hat das mit Vorurteil zu tun? Also. Ja, aber da musst du dann aber mit einer intersektionalen Denke ankommen, weil eine Nötigung, die ist ja dann auch immer, also du bist ja dann weiß und privilegiert und wenn du dann eine Pock nötigst, dann tust du sie nur wegen dem Pocksein nötigen, nicht weil du einfach nur Nötigung haben möchtest. Ich finde auch sehr interessant, dass es sich eine reine Online-Umfrage gehandelt hat. Das wird ja normalerweise gar nicht so ernst genommen. Ich will nur wieder mal so ins Gedächtnis rufen, dass, wenn ich mich richtig erinnere, einige von den Beteiligten von diesem Pamphlet hier auch öffentlich auf Twitter im Namen des Projekts, was sie jeweils betreiben, unter anderem Sachen geschrieben haben wie, ja, opfern Sie mal nicht so rum, weil da halt jemand sich über Sexismus gegenüber Männern geäußert hat, über Rassismus gegenüber Weißen. Das ist genau derselbe Scheiß. Nö, das ist ja nicht vorurteilsgeleitet oder abwertend. Nee, das ist okay. Weißt du, wenn No Hate Speech schreibt, so hören Sie mal auf rumzuopfern, so, ja, opfern sich hier nicht so rum, ist es okay. Das ist vollkommen normal. Ja. Ach, es ist so traurig, Mann. Es ist wirklich traurig, weil das, was wir jetzt durch NetzDG geschafft haben, ist das, was wir ohne NetzDG halt schon im echten Leben hatten, wo jeder jeden einfach so anzeigen kann. Und ja, dann kriegst du halt einfach so einen Brief von wegen, ja, hier, wir haben so Aussagen gefunden, die wir dir jetzt zuschreiben. Und ja, wenn du dich jetzt nicht wehrst, dann gibt's halt Strafe und die musst du zahlen oder absitzen. Ist toll, ne? Dafür steht dann keiner gerade, weißt du, da wird jetzt nicht Heiko Maas aus seinem persönlichen Geld dann diese Fälle übernehmen, ja, die Anwälte bezahlen oder geschweige denn irgendwie sagen, wir brauchen mehr Anwälte, nee, wir brauchen mehr Genderforschung und mehr Journalisten, ja, wir brauchen nicht mehr Anwälte. Ach. 4 von 10 Bundesbürgern sind schon einmal online mit Hasssprache in Berührung gekommen. Oh. Und dann haben sie sich die Hände gewaschen und dann war alles gut. Ja, das ist schön. Oh je. Oh je. Ja, und wie hat es dann die Leben von den Leuten verändert? So, wie viele von denen sind dann in sehr tiefe psychologische Probleme verfallen, weil sie einmal ein Bild gesehen haben oder einen Text gelesen haben, der ihnen... Problem ist ja nicht nur die Hasssprache, es sind ja auch die Nachahmer, die dann zum Nazis werden, ne? Und dann Leute umbringen oder so, Gewalt ausüben. So geht ja die kranke Theorie weiter, ne? Warte mal, haben Leute mit Migrationshintergrund, ja, würden dann sagen, ja, sie haben irgendwie 50-50, mal erlebt, mal nicht erlebt. Die Zahlen sind eigentlich so ziemlich 50-50. Das ist nichts aussagend. Männer 43% berichten häufiger als Frauen 38% Hasskommentare gesehen zu haben. Ja, auch da frage ich mich so, sind das jetzt Weißritter, die diese Kommentare sehen, weil ihre Frauen sich darüber aufregen und dann darüber berichten würden, oder sind es Kerle, die das Zeug selbst direkt zugesendet bekommen? Weil das wäre mal ein interessanter Unterschied. Wahrscheinlich steht er da irgendwo, aber ich weiß jetzt nicht, wo genau. Tut mir leid. Jüngere Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren haben deutlich häufiger Hate Speech online beobachtet als ältere Menschen. Ja, weil vielleicht jüngere Leute sich häufiger im Internet rumtreiben als ältere Menschen. Das Internet ist ja auch sozialisiert sind, ne? Und weil ja. Junge halt jung sind. Also. Boah, was ist denn das, Alter? Was ist da ganz unten passiert? Sintize und Rum, Sternchen, ja. Rum, ja. Jene 40% der Befragten, die angegeben haben, Hate Speech im Internet gesehen zu haben, wurden anschließend gefragt, auf welche Gruppe sich die gesehenen Hasskommentare bezogen und gaben dazu an. Okay. 94% dieser Teilstichprobe haben Hasskommentare gegen diese Gruppe beobachtet. Menschen mit Migrationshintergrund. Oh je, oh je, oh je. 94%. Ja, nur, im Internet gibt es Hasskommentare. Wir sind ja nicht alle gegen mich. Das habe ich mal einen gesehen von ja und. Was soll das denn heißen? Das macht doch nichts. Einfach amtierende Politiker haben auch so 94%. Dann Muslime 93%. Menschen, die nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen. Das ist eine lange Formulierung, um zu sagen, Leute, die morbid übergewichtig sind. Ja, und da konstruiert man jetzt dieses dumm dämliche Progressive, wo du hast 9% Privilegierte innerhalb der Gesellschaft und alle anderen sind unterdrückt. Haben die niemanden da versteckt? Ich meine, guck mal, irgendwie so ein Kapitalist ist und super reich. Ne, was willst du da noch dazu packen? Wohnungslose Menschen, Menschen mit Behinderungen, Jüdinnen, Juden, arme Menschen, transsexuelle Menschen, homosexuelle Menschen, Menschen, die nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen, fette Menschen, sagt man dazu, Frauen, arbeitslose Menschen, politisch anders denken. Ja, da gibt's doch nichts mehr. Alles sind unterdrückt von allem wegen allem. Das ist eine dummdämliche Interpretation. Ja. Und außerdem ist das hier ein Nazi-Code, wollte ich noch dazu sagen. Das finde ich problematisch. Das sieht so wirklich nach was aus, aber ist es nicht. Das sind 40% von den Leuten, die gesagt haben, dass sie sich sowieso von Hass schon betroffen gefühlt haben. Und das sind halt eben die Leute, die wahrscheinlich halt einfach sowieso schon den Arsch offen haben und sich da erst recht halt eben über solche Sachen provozieren lassen. Meine Güte, ey. 40% der Leute, die gesagt haben, ja, das ist so, also so, das sind die 40%, die gesagt haben, sie haben schon mal sowas mitbekommen, ja. 40%. Und die großen Sätze kannst du dir so rausgreifen als Politiker, dann kannst du dir notieren und dann sagen, Herr Vogt. Genau. Eine Hasssprache wendet sich ja häufig gegen Vielfalt. Ja, ja, zumal das halt auch wieder so, das ist auch so ein Begriff, genauso wie der Begriff der Hasssprache selbst, der vollkommen unbrauchbar ist. Also ich meine, was ist das Vielfalt? So, ja, hier, das alles, was wir hier genommen haben, das ist Vielfalt. So. Hasssprache ja, ist das, was die Grenze zwischen erlaubten und nicht erlaubten Verhalten verwischt. Ne? Vor allem hier wurde ja vorhin in der Liste nur eine ganz bestimmte Menge an Kategorien ausgewählt, was ja dann auch sich gegen Vielfalt wendet. Heißt es auch, dass diese Liste im Rückschluss Hasssprache ist? So, weil du hast ja nicht die gesamte Bevölkerung abgelichtet, du hast kleine Gruppen wie Sinti und Roma drin, aber nicht sowas drin wie, keine Ahnung, Männer oder Weiße oder Leute nicht mit Migrationshintergrund. Ja. So, das steht dann in der Liste, aber das ist wohl keine Hasssprache, weil Vielfalt ist ja eigentlich hier damit eindeutig wieder dieses dämliche Ding von Frankfurter Schule, Postmodernismus, Postkolonialismus gegen Weiß, gegen Hetero, gegen Männlich. So, du hast Poststrukturalismus vergessen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die deutsche Post strukturiert ist, Mann. Tut mir leid. Poststrukturalismus. Betroffenheiten. Gibt es da eigentlich auch so ein Gender-Hate-Gap? So ein Ding, wo irgendwie Frauen mehr Hass bekommen als Männer, könnte ich mir vorstellen. Das würde perfekt in dieses Narrativ reinpassen. Also, wenn wir schon lügen, dann können wir noch weiter lügen. Es zeigt sich auch, dass männliche Befragte 10% häufiger von Hasskommentaren betroffen sind als weibliche 6%. Und ja. Frauen das aber als wesentlich schlimmer empfinden, wenn es passiert, wie bei Männern. Ja, und deswegen sollte man nicht auf Frauen hören. Ja. Deswegen schreiben sie direkt daneben noch dieses hier und heben das hervor, weil das ja wichtig ist. 14% der Menschen mit Migrationshintergrund wurden bereits mit Hate Speech angegriffen, dagegen nur 6% der Menschen ohne Migrationshintergrund. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Ja, es überschneidet sich gegebenenfalls, ne? Menschen mit Migrationshintergrund, männliche Befragte, das ist vielleicht. Ja, klar. Ja, hier, da wird ja auch im Text angegeben, ein Grund für diese Unterschiede, also davon von diesen 10% für Männer und 6% für Frauen, kann in der unterschiedlichen Mediennutzung von Männern und Frauen gesehen werden. 14% der Menschen mit Migrationshintergrund, die haben hier buchstäblich den Text doppelt halt kopiert und eingefügt. Was eine Leistung. Richtig gut, Mann. Ja, weil das, ich meine, das müsste ja eigentlich bedeuten, dass die Frauen müssten ja eigentlich noch viel mehr betroffen sein, weil die ja an sozialen Medien viel mehr beteiligt sind. Mhm. Ja. Ich verstehe immer noch nicht den Punkt davon, dass wir Leute, die wir beschützen wollen, größere Gefahrenzonen aussetzen würden. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber naja, was weiß ich. Auch im Vergleich der Bundesländer weisen die Zahlen zu persönlich Betroffenen große Unterschiede auf, zwischen 4% in Sachsen und 50% in Bremen. Wow, das sagt mir jetzt bestimmt was. Irgendwie 4% ist jetzt eindeutig nicht statistisch irrelevant, ne? Nee, das ist sehr, sehr wichtig. Diese 4%, ja, das ist krass. Ja, nur wenn die freie Meinungsäußerung und die Willensbildung dann eingeschränkt ist, ne? Das Internet hat versagt, Alter. 4%, 4%. Das ist richtig, ne? 6%, 10% für Männer und für Frauen. Worauf bezieht sich die Liste hier? Ja, das sind die Gründe, warum die Leute gehasst werden. Alter, diejenigen 8% der Untersuchungsteilnehmer, die selbst verbale Vorurteilsmotive, Angriffe im Netz erfahren haben, wurden gefragt, auf welche persönlichen Merkmale sich die Angriffe ihrer Meinung nach bezogen und gaben dazu an. Da ist jetzt schon so viel verwischt, Alter, die Daten kann man nicht verwenden. Die Leute wurden gefragt, was sie von den Aussagen, die sie zugeschickt bekommen haben, verstehen würden und wie sie das interpretieren. Natürlich werden das Leute charakterlich dann danach interpretieren, was sie für ein Bias haben. Toll, super, super Arbeit geleistet. Und dann noch diese Zahlen einfach auf, auf meine politischen Ansichten. Ja, 39%. Das ist doch schon mal wieder heftig, weil wenn sie vorher meinen Vorurteile auf meine persönlichen Ansichten. Vorurteile. Auf meine politischen Ansichten. Vorurteile auf mein Aussehen. Du siehst kacke aus. Vorurteile. Warum ist das ein Vorurteil? Klammern, weil ich eine Frau bin, ein Mann bin oder ein anderes Geschlecht habe. So ein Apache-Helikopter, Alter. Auf meine Herkunft, Badenser. Wir reden hier gerade von 40%, von 8%. Wie ist das statistisch relevant? Wie soll mir das irgendwie sagen, hey, darauf sollten wir uns jetzt als Gesamtgesellschaft ausrichten? Weißt du, die schreien ja davon, dass wir hier Demokratie verteidigen müssen, ja, aber dann kommen sie mir mit Zahlen von irgendwie 13% von 8%. Was soll mir das sagen, Alter? Ja, Leute fühlen sich beleidigt von irgendwas. Ja, manchmal trifft es zu, manchmal nicht. Ja, tough titties. Sorry, Mann. Aber musste man jetzt irgendwie so einen großen Bericht dazu haben? Vorurteilsmotivierte Angriffe. Also hat meistens noch überhaupt nichts mit Aussehen. Wer hat denn Vorurteile zum Aussehen von Leuten? Man guckt sich die Leute an und dann hat man ein Urteil vielleicht. Dreadlocks, man guckt. Wenn du Dreadlocks siehst, weißt du, und dann, oh, scheiß Hippie, du bist versifft. Ja, aber dann hast du doch keine, dann, ja, weiß ich nicht, ist das dann, also ich verstehe unter auf mein Aussehen sowas wie, jemand sagt dir irgendwie so dieses Kacke aus oder so. Mhm. Das hat doch aber mit Vorurteilen nichts zu tun. Ja, und politische Ansichten. Also das mal, ist ja dann auch eher ein Urteil, was ich habe über die politischen Ansichten von irgendwem, wenn ich den, irgendwie, ja, ich komme da nicht klar drauf. Und gegenüber bestimmten politischen Ansichten sollte man auch Vorurteile haben. Wenn jemand sagt, er ist Marxist, dann... Ja, da habe ich Urteile. Da habe ich auch nur Urteile, da habe ich keine Vorurteile. Ganz genau. Und schon gar keinen Hass. Nur Mitleid oder so. Ja. Und Hubschraubergeräusche. Okay. Ich hab mal kurz da so rumgerechnet, wie ich das halt so kann. Und ich kam darauf, dass hier da steht im weiteren Abschnitt, dass eben da von diesen 39%, ja, diese 39%, das war irgendwie in Deutschland so, 39% von 8% sind gerade mal irgendwie 3%. 3% der Bevölkerung hat irgendwie die wohl größte Gruppe an Hassrede erfahren. 3%. Der Rest ist deutlich geringer. Das ist doch Quatsch. Sorry, aber nee. 39% von 8% sind 3,1. Okay. Kommen wir nun zum Pascal Leroux. Leroux? Leroux? Weiß ich nicht. So, the culture war that Tim Cast is talking about here is a paleo-conservative concept that was coined by William Lynn, stemming from his concept of forced generational warfare. Hier regt sich jemand auf, dass Tim Cast ein Video gemacht hat, wo er eben forced generational warfare name-dropped. Die Idee hinter forced generational warfare ist, dass zum Beispiel also es gibt ja zweite Generation, dritte Generation ist Kriegsführung, wie sie die Nazis gemacht haben. Zweite Generation ist Napoleon, erste Generation ist die Kriegsführung davor. Und vierte Generation ist, dass zum Beispiel Attentäter Flugzeuge ins World Trade Center fliegen und dann die USA dazu bringen, Afghanistan anzugreifen. Und man dann den Angriff auf Afghanistan verwendet, um einen Dschihad auszurufen, weil die Infidels ins gelobte Land kommen. Und darauf bezieht sich Forced Generation of Warfare. Kann aber auch von Firmen betrieben werden. Blackwater zum Beispiel, Söldnerfirma zum Beispiel Interesse daran hätte, dass ein Konflikt entsteht oder was wir derzeit auch mit Social Media Firmen sehen, also oder generell mit vielen Firmen, die ja Virtue Signaling für den Pride Month betreiben. Jemand, der aus einem Land kommt, der es halt eher homophob ist und die Todesstrafe auf Homosexualität hat, der wird es als Angriff sehen, wenn zum Beispiel eine Firma die Pride-Flagge hisst. Also manche werden sich dann vielleicht auch umdenken, manche sehen das als Angriff. Und das Forced Generational Warfare ist einfach nur das Konzept, dass Staaten weniger wichtig sind und dass Narrative von kleineren Menschen, Gruppen, einflussreichen kleineren Gruppen gesponnen werden können. Und ich fand die Analyse von Tim Cast ziemlich interessant. Und hier der Thread, der ist jetzt zwar nicht oft geteilt worden, aber es ist halt so ein Proto-Example, wie ein Thread aussieht, wenn man jemanden kaputt machen will. Ja. Der, also. Ja, und vor allen Dingen auch wieder so ein Kram wie, ja, der benutzt einen Begriff und der benutzt irgendwie anders und den anderen finde ich total scheiße und deswegen ist das sowieso total scheiße und dann steht das irgendwie beim Andreas Breivik in seinem Manifest und deswegen ist es sowieso furchtbar. Bla, bla, bla, ey. Ja, das Ding ist halt, dass das Verschwörungstheorie. Ja, Also der Typ, der, also der William Lind, der das Fourth Generation Warfare gecoint hat, der hat auch die Kulturmarxismus-Verschwörungstheorie also angestoßen. Allerdings ist es halt was man auch ohne ihn zu kennen absolvieren kann. Also ist es, ich finde es einfach nur lächerlich. Also ich mag den William Lind. Ich habe neulich von dem On War gelesen, was irgendwie Hörbuch ist mit 26 Stunden, war sehr interessant. Ja, aber auch ein bisschen repetitiv, aber. Ja, aber Abel, ist es denn nicht so, dass sich die Leute der Frankfurter Schule selbst als Marxisten identifiziert haben und aus Frustration heraus eben gesagt haben, nee, Moment, wir müssen noch viel tiefer graben und deswegen haben sie sich dann mit Cultural Studies beschäftigt und dann eben Marxismus dort reingedrückt, wie dann Kulturmarxismus selbst entstanden ist. Und Freude macht nicht mehr das Paradigma von Leute, die Geld haben und die Leute, die kein Geld haben, weil es heißt ja, jetzt hat jeder irgendwie die Möglichkeit, mobiler aufzusteigen. Wir müssen tiefer schauen auf Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht und alle diese ganzen Ungleichheiten, weil es ja Gruppen gibt in der Gesellschaft, in der Gruppen existieren. Das Einzige, was mich am Kulturmarxismus Begriff stört, ist, dass immer nur die Frankfurter Schule erwähnt wird und zu selten die Birmingham School mit Stuart Hall. Aber das wäre schon alles. Also, ja, okay. Ja, okay. Ja, da wird der schwarze Mann ausgeblendet und der hat aber mitgeholfen. Der schwarze Mann? Die waren schon damals so progressiv und haben da Schwarze in der Bewegung gehabt. Das ist krass, wow. Ja. Bundesamt für Justiz verhängt Millionen Bußgeld gegen Facebook. Wer hätte es geahnt? Vermittelt Facebook der Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild über das Ausmaß rechtswidriger Inhalte im Netzwerk? Fragezeichen. Das Bundesamt für Justiz meint, ja, dem Unternehmen droht nun ein Millionen Bußgeld. Also ich das dann verstanden habe, haben sie den Bußgeldbescheid schon bekommen und prüfen den jetzt, haben sie geschrieben, jetzt am Ende ist so ein kleines Update drin. Ja, und das Bundesamt oder was, der beschwert sich, dass der Facebook das Formular für NetzDG-Beschwerden so ein bisschen versteckt und die allgemeine Beschwerdeabteilung eben anbietet immer, damit die Leute sich da melden können. Das wäre ihnen nicht genug, das wäre ihnen nicht Auskunft genug oder so. Und ich kann mir nicht vorstellen, jetzt mal meine Einschätzung dazu, dass Facebook das einfach so bezahlen möchte für seinen Unsinn, wo ja gar nicht wirklich was hintersteckt. Und ja, teilweise sind sie auch gezwungen worden, Dinge wieder einzustellen, weil sie dann doch nicht rechtswidrig waren und so weiter, dass sie keinen Bock auf den Krempel haben, dass sie irgendwann, wenn die Bundesregierung oder das Bundesamt für Justiz so weitermacht, vielleicht gegen das NetzDG klagen. Das wäre ja so meine Hoffnung. Etwas, dass sie jetzt einfach so hingehen und 2 Millionen bezahlen für nix sozusagen. Ja, das halte ich doch für unwahrscheinlich. Ich glaube erst, ja. Ne? Also viel teurer wird das auch nicht, denke ich mal. Dazu klagen. Oh. Wir sollten einen Auto- und internetfreien Sonntag einführen und dann scrollen ein bisschen runter. Es gab schon mal eine 70er, ne? Auto- damit wir das schöne Gesicht dazu sehen. Internet gab es ja sowieso noch nie. Gab es ja zu der Zeit sowieso nicht. Nee, man meckert hier halt rum, dass alle Leute alles besitzen und dass die Kommunikation, dass es nicht gut ist und dass wir viel zu vernetzt sind und dass man mal jemanden anrufen soll und sich an der Kneipe treffen soll. Und die feministischen Treffen hat gesagt, wir sollen uns vernetzen. Man merkt uns die Saturiertheit an, wenn man jungen Leuten ein Hochzeitsgeschenk machen will, sie haben alles. Und wenn man die Wohnung der gestorbenen Eltern auflöst, will niemand was. Verzicht muss wieder sexy und cool werden. Und dass wir uns seit das Smartphone in die freie Wildbahn entlassen wurde, zu Tode kommunizieren, scheint außer Frage zu stehen. Ja, ich... Keine Ahnung, da muss ich mal so frech sein und sagen, als ich halt das Bild der Autorin dazu gesehen habe, dachte ich mir, ja, die Technik macht dir Angst, du bist jetzt im mittleren Alter, es ist alles furchtbar, du weißt nicht mehr, was man den Leuten schenken kann, du bist langsam alt. Dass sie Leute heiraten, wenn sie ein bisschen Geld haben oder irgendwie halbwegs brauchbaren Stand im Leben erreicht haben, das ist ja auch irgendwie relativ normal, ne? Wenn sie noch in der Lehre sind oder so. Wollen wir dann Romantik haben an die Zeit, wo du dir keinen scheiß Schrank leisten konntest und dann deine Verwandten alle zusammen sammeln mussten, damit du einen richtigen Eichenholzschrank dir leisten kannst für deinen Ehestand? Also, weiß ich nicht. Ich finde es sehr gut, wenn die Leute alles haben. das ist besser, wie wenn ein Mangel herrscht. Also. Ja. Bundestag. Vertrauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Dazu schauen wir uns jetzt eine Rede von dem AfD-Abgeordneten an. Herr Präsident, werte Abgeordnete, wie ich an diesem Pult schon mehrfach für die AfD-Fraktion sagte, wir müssen an die positiven, die identitätsstiftenden Seiten unserer Geschichte erinnern. Und deshalb hat die Regierungskoalition recht. Die Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus sind zu würdigen. Das Pflichtbewusstsein, die Opferbereitschaft und die Vaterlandsliebe der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 gehören ohne Zweifel zu den lichtvollsten und menschlich edelsten Kapiteln unserer Geschichte, auch wenn aus finsterer Zeit stammend. Und ja, die Frauen der mutigen Männer rund um Graf von Stauffenberg spielten eine sehr wichtige Rolle. Sie waren ihren Männern emotionale Stütze, halfen in der Organisation des Widerstands, waren in manchen Fällen auch an dessen inhaltlicher Konzeption beteiligt. Sie litten mit ihren Männern, wurden in Sippenhaft genommen, etliche bezahlten mit dem Leben. Aber gerade diese Frauen agierten doch nicht losgelöst von ihren Männern. Und darum verstehe ich es nicht, Frau Kollegin Motschmann, warum die Koalition es abgelehnt hat, an dieser Stelle hier heute auch den AfD-Antrag zum Jahrestag des 20. Juli mitzudiskutieren, indem wir fordern, einen Gedenkort am Flugplatz Rangsdorf einzurichten, 75 Jahre nachdem Stauffenberg von dort seinen Umsturzversuch gegen Hitler gestartet hat. Aber ich habe eine Vermutung. Sie schreiben in Ihrem Antrag, Zitat, das Gedenken an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus musste mühsam durchgesetzt werden. Vieles wurde dabei ignoriert, verdrängt, vergessen, Zitat Ende. Vielleicht wollen Sie ja weiterhin ignorieren und vergessen machen, dass es sich bei den Männern und Frauen des 20. Juli eben um einen dezidiert konservativen, einen patriotischen Widerstand gegen das Naziregime gehandelt hat. Und da kommt das Frauen- oder eben Gender-Thema natürlich gerade recht, um von dieser unbequemen Tatsache abzulenken, die die simple Kampf gegen Rechtsideologie, die wir gestern wieder hier zu Genuss hatten, völlig zunichte macht. Gegen Ende Ihres Antrags schlägt dann diese Gender-Ideologie auch ganz explizit durch. Da kommen Sie auf die dominanten Geschlechtervorstellungen des Nationalsozialismus zu sprechen, um im Satz darauf, ich zitiere, eine kritische Reflexion der damals wirkmächtigen Kategorien Weiblichkeit und Männlichkeit zu fordern. Beides schreiben Sie in Anführungszeichen. Meine Damen und Herren, hier wird versucht, die natürliche Geschlechterpolarität in die Nazi-Ecke zu schieben. Das ist Gender-Ideologie pur und das geht diametral gegen das Selbstverständnis der Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Und zum Schluss wird es dann ganz absurd. Da schreiben Sie, Gender als historische Kategorie zeige, dass existierende Geschlechterzuschreibungen dekonstruiert werden müssten. Frauen müssten als Akteurinnen zwischen 33 und 44 anerkannt werden, ohne dabei auf ihre Rolle als Frauen reduziert zu werden. Ja, Sie müssen sich schon entscheiden, werte Kollegen. Entweder wir sprechen hier von Frauen mit allem, was dazugehört, oder wir dekonstruieren die Geschlechter. Dann können wir uns aber nicht mehr allein auf die Frauen kaprizieren. Aber die Logik ist nicht die Stärke der Gender-Ideologen. Ihre Stärke ist das Täuschen und das Vernebeln. Streichen Sie bitte diese Stellen heraus. Wir stimmen dann gerne zu. So reicht es leider nur zu einer Enthaltung, trotz guter Ansätze, Frau Motschmann. Dankeschön. Marianne Schieder, SPD, die nächste Rede. Das war jetzt schon ordentlich mit dem Reinrufen. Also, wow. Ich liebe unseren Bundestag. Ja, definitiv. Ne? Das muss natürlich wieder quittiert werden mit, oh mein Gott. Ich finde sowas eigentlich... Ja, ich kann mich mal kurz nachlesen, wer da was geschrien hat oder so, ne? Ich gerne nochmal gucken, glaube ich. Ich finde solche Zwischenrufe eigentlich immer viel verrohender für die Gesellschaft als Ganzes, als irgendwie doofe Kommentare im Internet. Ja. So, also ich meine, so dieselben Leute werden mir dann sagen, ja hier, pass auf, was du sagst, weil das könnte Leuten zu nahe treten. Aber wenn da irgendein Kollege von dir dasteht, der halt auch ein Politiker ist und der gehört halt einfach nur zu dem Clan der Büffel und nicht der Stiere, ja, dann lachst du den aus. Also mich würde auch mal interessieren, was in den Köpfen von den Leuten vorgeht, während sie da irgendwie dicke Backen machen, wie die eine da irgendwie. Also ich meine, was ist denn jetzt das Problem? Also, dass er das jetzt überhaupt nur in den Mund nimmt, weil im Endeffekt hat er ja die Sachen jetzt vorgelesen, die sie da irgendwie wollen und oder meinen. Und wenn sie jetzt wirklich alle diese Ansicht sind, dann müssten sie ja eigentlich das ganz neutral irgendwie zur Kenntnis nehmen. Also dann verstehe ich die dicken Backen nicht. Auf jeden Fall. Kritik ist Hass und dicke Backen ist übrigens hier Fettshaming. Okay, was soll der Scheiß, Chris? Du bist besser als das, komm. Kulturadipösatismus. Komm, steig in die Kammer der Selbstverbesserung, ja. Wir werden dein Gehirn jetzt verbessern. Für dich. Du wirst aber nichts mitbekommen. Ja, Kritik ist Hass, zumindest an denen, die schon betroffen sind oder so. Also, ja, befürchte ich mal noch, dass es darauf hinauslaufen soll. Du kannst halt nicht Respekt irgendwie so einigen Leuten geben und anderen halt gar nicht. So, entweder tust du es halt nach klaren Kriterien für jeden, weil Leute sich beweisen sollten, damit sie deinen Respekt verdienen. Oder ja, du hast dann so zwei gespaltene Doppelmoral, die einerseits sagt, ja, wenn die da drüben überhaupt mal zitieren, was wir eigentlich sagen oder meinen und uns erst recht kritisieren, ja, dann ist das Hassrede, dann ist das böse. Aber wenn ich dann das auslache, ne, was da passiert, nee, dann ist okay. Dann darf ich das ja. Was ist denn hier los? Trier, Premiere in Rheinland-Pfalz. Weil er in einer Stellenanzeige der Stadt Trier seiner Ansicht nach diskriminiert worden ist, hat ein Intersexueller 1.000 Euro bekommen. Auf diesen Vergleich hätte sich Kläger und Vertreter der Stadt geeinigt, sagte die Direktorin des Trier Arbeitsgerichts Uta Lenz auf Anfrage unserer Zeitung. Länger vor Gericht ziehen würde, man. 1.000 Euro. 1.000 Euro. Aha. Aha, die Kommune sei verklagt worden, weil in einer städtischen Stellenanzeige für einen Sachbearbeiter Inklusion nur weibliche W und männliche M-Bewerber angesprochen wurden, nicht aber diverse D. Und da sind wir gerade genau auf diesem Punkt, okay? Wenn du nicht mal mehr dieses generische Maskulinum hast, sondern mitgemeint halt abschaffst, ja, und dann sagst, wir müssen jeden mit einschließen, dann werden Leute, die sich dann auf die Füße getreten fühlen, weil sie eben nicht mit angeschlossen sind, ja, werden dann irgendwie legal das einklagen können. Das ist klasse, das ist super. Mit dem Eintrag divers können sich seit dem vergangenen Jahr Menschen registrieren lassen, die sich nicht nur einem Geschlecht zugehörig fühlen. Nicht nur einem? Hä? Moment. Okay, egal, ich habe da keine Zeit für. Nach Schätzungen gibt es zwischen 80.000 und 160.000 intersexuelle Menschen in Deutschland. In Deutschland leben 80 Millionen Leute. 80 Millionen Leute. Ja, bei den Stellenanzeigen ist das doch so ein bisschen ja so fließend gewesen. Da haben die Leute irgendwann mit angefangen, als das eben gesetzlich durchgesetzt war. Und jetzt machen es wohl die meisten. Aber dann in dieser Übergangsphase sozusagen dann reinzuklagen, ja, das finde ich schon ganz schön kick. 80 Millionen Leute leben in Deutschland. Und es gibt 80.000 von denen, die sind divers. Cool. Cool. Super. Wenn jeder von ihnen jetzt 1.000 bekommt, ja, klasse. Super. Nee, Mann. Ich will das nicht zahlen. Steuern sind Raub, Alter. Nee. Prostitution statt erster Liebe. Experten fordern Aufklärung über Loverboy-Methode. Loverboy-Methode. Loverboy. Lover-Sternchen, Mensch, okay. Lover-People. Lover-People hier. Ja, das war von Mars eingereicht. Der ist ja jetzt irgendwie rausgeflogen hier. Technischen Gründen wahrscheinlich. Sie machen sich an junge Frauen und Mädchen ran, täuschen die große Liebe vor. Doch sogenannte Loverboys haben nur ein Ziel: ihre Opfer in die Prostitution zu treiben. Jetzt wird verstärkt Aufklärung gefordert. Uff, Mann, das ist aber übel, Mann, sowas zu machen. Nee, Mann. Ach. Ja, ich denke mal, es ging hier darum, dass das ja dieses Grooming auch ist, was man schon kennt, ne? Also. Erklär mal. Ja, dass man den Leuten halt irgendwie vorspielt, dass man ganz furchtbar an ihnen interessiert ist und dann werden die Leute halt zur Prostitution überredet. Das gab es ja zum Beispiel in England ganz stark. an Muslimen. Das ist ja wohl, dass sie dann irgendwie so in Beziehungen reingezogen, persönlich ausgenommen werden oder so. Prostitution, da muss man aber schon gut überreden können, wenn man jemanden zur Prostitution hinbekommt. Nur weil dich niemand prostituieren möchte. Nein, Quatsch. Brauchen wir ein Prostitutionsverbot? Jetzt muss das unbedingt legalisieren und so und ganz breit und dass alle selbstständig sind oder wenigstens angemeldet und so und jetzt wollen sie es plötzlich komplett verbieten. Ja, eigentlich wollen sie es ja schon lange komplett verbieten. Es kommt halt nur darauf an, wen du fragst. Ne? Also da gibt es ja sogar eine ganz breite Masse da von den Feministen, die schon seit ewigen Zeiten Pornografie komplett verbieten wollen. Oh, meine Güte. Die sind ja auch nicht weg, ne? Und die Schwarze ist ja ganz vornherein dabei, ne? Also das ist ja jetzt auch keine Fringe-Meinung. Das ist zwar jetzt in diesem intersektionellen Feminismus nicht so verbreitet, aber seit 70er Jahren irgendwie in der Feminismusbewegung ist das auf jeden Fall drin und das ist da auch nie rausgekommen. Also brodelt schon ewig. Das ist quasi deren Äquivalent zu dieser ganzen Abtreibungsdebatte. Ne? Also die haben halt auch so ihre Dogmen, wo sie nicht von ab, die alle paar Jahre dann mal wieder hochkochen. Ja, und ich habe mir diesen Film ja auch mal angeguckt gehabt. Ich hatte das jetzt zwar nicht eingereicht, aber ich hatte das die Woche über auch gesehen. Irgendwie zeigen da halt so Sachen vom Straßenstrich irgendwie. Das ist natürlich auch alles nicht schön. Und auf der anderen Seite muss man auch mal sagen, in diesem Beitrag wird ja irgendwie behauptet, das sei ja auch alles legal und so. Ja, das ist zwar richtig, aber irgendwie Zuhälterei ist nicht legal in Deutschland. Und wenn die das da irgendwie rauskriegen, dass sie da irgendwie unter der Knute von irgendwem stehen, dann kann das auch nicht in Ordnung sein. So. Das ist auch nicht, also. Ja, und auch nach dem jetzigen Gesetz. Also, ja. Und da wird dann so Sachen, da haben sie auch diese eine SPD-Politikerin da irgendwie drin. Und diese ganzen Sprüche hier mit Deutschland ist das Bordell Europas und bla bla bla. Und das wird halt alles so, weil bei denen ist halt, das sagen die auch quasi. Es kann ja nicht sein, dass das eine Geschlecht das andere Geschlecht kauft. So, das ist aber schlimmer eher. Ne? Wenn die in irgendwelchen, keine Ahnung, was für Kaschem dann sich verstecken und das wird bestimmt nicht besser. Ja, also, nee, außerdem wollen sie ja auch wieder, was sie halt auch wieder sagen, so, sie wollen ja die Freier nur bestrafen und nicht die Leute, die es anbieten. Ja, na, die Bedingungen werden trotzdem schlechter. Was, ja, muss. Auch nur nach deren Ideologie halt Sinn macht, die dann irgendwie besagt, die Frau ist halt das Opfer und der Mann ist halt der Täter. Ja, das auch. Es ist eben auch alles von 12 bis Mittag gedacht, ne? Ja. Das war, glaube ich, auch von Mars. Hat das sonst noch wer gelesen? Ich hatte, glaube ich, schon irgendwas gehört drüber, die Woche, dass das ganz furchtbarer Bullshit gewesen sein soll. Ferienersatz für die Margarete oder was? Ja, aus männlicher Fragilität kann Gewalt entstehen. Da habe ich neulich eine Studie gelesen, die kam aus Kanada. Da waren in 80% der Fällen, wo eine Frau geschlagen worden ist von ihrem Partner, hat der Eifersucht eine Rolle gespielt. Wo ich auch aufgehorcht habe. Also, aber den Artikel selber, den kenne ich nicht. Also. Aber ja, mit Fragilität, also 80% hatte was mit Eifersucht zu tun, wo auch die Frau fremdgegangen ist und so, oder auch der Mann. Ja, einen Vogel, aber ich glaube, das hier ist alles viel dümmer. Das hier ist wahrscheinlich alles so ein Elliot Rodger. Hier hast du schon mal Elliot Rodger gehört und so ein Krempel irgendwie, wenn ich mich da richtig erinnere. Mansplaining, Feminismus und Philosophie. Feminismus und Philosophie, das ist wie, ich weiß nicht. In ihrem Buch Down Girl, das habe ich sogar gekauft. Habe ich aber noch nicht gelesen. Heilige Scheiße. Tja. Hatte ich mich damals. Ja, da ist er. Da ist er. Der Elliot. Achso. Ich glaube, das habe ich mir auch nicht gelesen. Ja, ja, also wenn so eine Persönlichkeit Kaschier, fragil ist und sich nicht weiter zu helfen weiß als mit Gewalt, dann ist das eigentlich egal, was sie zwischen den Beinen hat. Das kann beiden nicht schlechter passieren. Und der Elliot Rodgers ist natürlich ein besonders schlechtes Beispiel, das ist klar, hat ja auch mehr Männer umgebracht, zum Beispiel eben als Frauen. Und so weiter. Ja, das auch noch. Ja. Nur hergeholte Argumente und so weiter. Ja, deswegen steht hier ja glücklicherweise auch 6 Menschen. Mhm. Weil sonst würde das ja nicht ins Narrativ reinpassen. Ja, das ist auf ja, jeden Fall Chats, ne? 0815 so. Feminismus-Dogma-Blödsinn hier auf jeden Fall. Absolut. Ja, auch irgendwie langsam nicht mehr witzig, ne? Leider. Ja, hat man ja schon 100.000 Mal gelesen. Also, wenn ich das schon dieses Stichwort wieder sehe und dann diese Herleitung da irgendwie, oh mein Gott, die Männer, die denken, dass ihnen irgendwas zustehen würde, Zuneigung von den Leuten, so, ja, welche Frauen denken das denn nicht von sich, dass ihnen irgendwas zustehen würde? Ist das nicht irgendwie normal, dass sich die Leute das wünschen, dass ihnen irgendwie Zuneigung entgegengebracht wird von anderen Menschen? Nee, aber bei den Typen ist es alles böse. Also wenn die unattraktiv sind natürlich. Ja, sicher hat da niemand Recht drauf, aber ja. Das Bedürfnis kann man anmelden. Naja, hier in, Tirol, in Bozen, hat so ein junges Mädchen eine große Show abgezogen. Es hat landesweit Schlagzeilen gemacht. Sie hat irgendwie behauptet, sie wäre am helllichten Tag von 2 Schwarzen vergewaltigt worden. Unter der Brücke in der Hauptstadt oder so, mitten in der Innenstadt. und ja, dann hätte der eine hätte ihr Fahrrad festgehalten oder so. Und nach denen haben sie dann gesucht, intensiv gesucht. Und haben verdammt nochmal niemand gefunden. Weder Zeugen, noch Leute, die mit ihren Handys in der Telefonzelle, in dieser Funkzelle waren. Konnte man irgendwas rausfinden. Noch ja über irgendwelche Überwachungskameras oder sonst was und auch an ihrem Fahrrad. Wir waren nur ein halber Fingerabdruck und die Ärzte haben ihr aber bescheinigt, irgendwie vergewaltigt worden zu sein, ohne Abstrich oder so. Oder der Abstrich kam dann irgendwie nach einer Weile zurück und war dann eben negativ, wie alles andere auch negativ war. Und dann hat sie irgendwann, keine Ahnung, ob unter Tränen oder nicht, eben gestanden, dass das alles nur erfunden war, weil sie irgendwie mit ihrem Ex-Freund wieder was zu tun haben wollte oder so. Es sind Mahnwachen gelaufen mit 300 Leuten. Es hat sich schon die Landespolitik darüber unterhalten, wie sie die Gesetze verschärfen wollen und so super. Weiter. Und über Negerhetze brauchen wir gar nicht reden, ne? Ist klar. Das böse Wort gesagt. Aber ja, das war halt Hetze, wird da auch irgendwie ordentlich gelaufen. Ist da auch ordentlich gelaufen in der Beziehung. Ja, und jetzt ist die Frage, was passiert denn mit dem Mädchen? Ne? Die kommt jetzt vor Gericht. Da wird nochmal der Staatsanwalt hat nochmal einen Prozess jetzt irgendwie angestrengt, wegen Vorspielung von einer Straftat oder so. Aber hat im Prinzip sowas durchblicken lassen, wie das er dem armen Mädchen da helfen will, das zu durchstehen oder so, durchzustehen. Ne? Hier war ein Artikel weiter noch, der ein bisschen aktueller war sogar noch. Da stand das drin. Ja, also dem Mädchen wird nichts passieren. Ne? Die wird ja keine Strafe bekommen. Davon würde ich mal ausgehen. Und wenn sie da wochenlang die Leute irgendwie auf Trab gehalten hat, ganz schöne Nummer, echt. Diese mit Mahnwache mit 300 Personen. Die bösen Verhältnisse. Listen and believe. So, hat er das nicht der Preis eingesendet? Ja, hat er. Aber ich habe es mir auch angelesen. Also in der Uni Jena gibt es jetzt wohl per Gesetz, haben sie irgendein Statut geändert, dass jetzt dieser Darstellungsbeirat nur noch aus Frauen bestehen darf. Bisher hatten sie den irgendwie mit Frauen und Männern besetzt und sich darauf berufen. Hast du das auch schon vorgestellt? Dass sie das thüringische Gesetz da geändert haben, das Hochschulgesetz? Kann sein. Haben sie jetzt explizit weiblich reingeschrieben eben. Vorher nur, ja, keine Ahnung. Ja, aber hier sagen sie halt nochmal, dass da vorher halt eben auch Männer dabei waren, weil das irgendwie deren Vorstellung von Gleichberechtigung da irgendwie entsprochen hat. Außerdem würden ja auch an der Uni mittlerweile mehr Frauen eingeschrieben sein. Und deswegen würde es ja auch eigentlich keinen Sinn machen zu sagen, so das benachteiligte Geschlecht quasi sind die Frauen. Aber ja, so ist es halt geregelt. Ja, man hat uns das Gesetz geschrieben. Das Gleichstellungsgesetz. Ja, so ähnlich ist es hier auch. Da gab es ein Bewerbungsverfahren für Rektorstellen an der berufsbildende Schule. In Emden war das, meine ich. Und da haben sich nur wenige Leute gemeldet. Aber niemand wurde genommen. Und zwar, weil vermeintlich, weil die Gleichstellungsbeauftragte ihr Veto eingereicht hat. Das war nämlich keine Frau dabei. Jetzt steht die Schule ohne Rektor da, weil es ein Veto gab. Ja. Angeblich wäre die Landesregierung auch oder nicht so ganz, oder die noch Zuständigen darüber, weiß ich nicht genau, wer das dann war, auch nicht ganz zufrieden gewesen mit den Kandidaten. Aber und wäre dann eben auch ganz froh, dass jetzt diese Gleichstellungsbeauftragte da ihr Veto eingelegt hat. Aber auch das irgendwie, ne, wenn man dann verhindert, dass die Stellen besetzt werden, ist Gleichstellungsarbeit irgendwie eher ja ein Klotz am Bein, ne? Als irgendwas Positives bewirken würde. Es kassiert überall hin. Ja, und hier ist eine Studie über Norwegen nochmal aufgetaucht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber die haben auf jeden Fall herausgefunden, dass diese Besetzung der Vorstände und Aufsichtsräte mit einer festen Frauenquote doch eher zu sinkenden Gewinnen führt. In dem Fall, oder insgesamt haben sie ungefähr 12% eben dabei rausbekommen. Und das Ganze läge vor allen Dingen daran eben, dass die Frauen weniger Risiken eingehen würden. Das sicherere Geschäft sozusagen, das sie eben versuchen zu machen, kann natürlich sein, dass das auf Dauer entsprechende positive Effekte hat, dass die Firma möglicherweise stabiler ist oder so auf Dauer. Aber die Gewinne sind nicht so stabil, wenn da Frauen vermehrt irgendwie in der Leitung sitzen, offensichtlich. Zumindest war es in Norwegen so. Die machen jetzt schon länger, ne? Die Frauen so pushen. Tschüss. Ja, das war auch von Mars. Hier geht es um die Software GIMP, wenn ich mich hier nicht irre. Aber es sieht less offensive aus. Name. Ja, genau. Was ist denn GIMP so offensiv? Ja, weiß ich nicht. Ist das nicht irgendwie so ein Wort für einen Kleinwüchsigen oder so? Keine Ahnung. GIMP, meine ich, ist das Image-Programm unter Linux. Oder ja, nicht? Das stimmt, aber ich meine jetzt das Wort jetzt. Also, das ist ja auch nur Abkürzung im Prinzip für GNU, Image, irgendwas, Processing. Oder so wahrscheinlich, ja. Ja, aber ja, riecht man sich drüber auf, weil es wahrscheinlich nicht politisch korrekt ist. Es ist ein Ableist Insight, wie da steht. Ja, das ist der Bescheid. Ich muss mal die Übersetzung kennen für GIMP. Rekordel. Oder Litze. Aber auch Krüppel. Ja, das meinen sie dann bestimmt. Schon möglich. Ableist Insight. Ja. Ja, in Island wollen sie jetzt die Dottir und Son abschaffen, beziehungsweise zumindest erweitern um so eine dritte, nämlich Bur. Also die, keine Ahnung, Johans, nicht mehr Johansson, sondern Johansbur. Also ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll, vielleicht das also was Bauernmäßiges oder so, aber die führen da jetzt auch in ihrer Sprache ganz offiziell halt so eine Endung ein. Bei denen ist das ja mit den Namen eben so, dass die Tochter immer Dottir mit Nachnamen heißt am Ende. Okay. Und die Söhne eben Son, ne? Ja, und jetzt macht er eben, wenn man unbedingt will oder so, und das, kann man diese genderneutrale Variante wählen. Das rollt so mal ein bisschen runter. Irgendwo stand da nämlich, dass dann Ansturm erwartet wird. Und ich habe es nicht ganz genau. Ja, die gesehen, Vornamen wollten sie auch ändern lassen können jetzt. Also, dass die Leute jetzt irgendwie sich als Frauen männliche Vornamen geben können auch. Okay. Vielleicht mit anderen, ja. Dass man mit zahlreichen Namensänderungen rechnen, weil viele Menschen auf diese Gesetzesänderung gewartet hätten. Okay, Island, ne? Ja. Andere Länder, andere Sitten oder so. Ja. Werden wir dann demnächst erfahren, denke ich mal. Gibt's das ist ja schlimm, wenn Leute alle Son mit Nachnamen heißen. Hm? Son of a bitch, sag ich da nur. Hurensohn. Boa heißt es jetzt. Oh. Sieht aber kompliziert aus. Ich glaube, das war von Abel. Ist er da? Also, ist das richtig ausgefallen bei ihm? Keine Ahnung. Ich habe nichts gehört. Ja, der Abel, der hat sich im Wald verlaufen. Ja gut, dann gehen wir erstmal weiter. Tja, ich glaube, das war auch von Ebel. War das auch von Ebel? Könnte sein. Ah, das war auf jeden Fall auch von Ebel. Jetzt spielen wir das Spiel Ebel oder nicht. Ebel. Krebseltern verurteilt. Die Eltern einer verstorbenen 18-Jährigen sind zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Sie ließen die Krebskrankung ihrer Tochter nicht medizinisch behandeln. Oh. Ja, der Artikel war von mir. Hallo Ebel, wie war's im Wald? War's spazieren, ha? Gut. Ja. Hier wurde Leukämie festgestellt und man hat alternative Behandlungsmöglichkeiten vorgezogen. Und bei Leukämie ist die Behandlung eigentlich immer recht erfolgreich und man hat da sich fehlentschlossen. Und jetzt sind die Eltern verurteilt worden. Also, ja. Das Paper hier, das ist sehr interessant. Also, da muss ich nur kurz meine Notizen aufmachen. Social Justice in the Age of Identity Politics, Redistribution, Recognition and Participation. Da hat man sozusagen nach dem Cultural Turn, also man hatte den marxistischen Turn, dann hatte man den Cultural Turn, das waren in den 60ern, 70ern, 80ern und man hat dann versucht, Klasse und kulturelle Rekognition wieder miteinander zu verbinden und der Aufsatz hier, der ist von der Anne Fraser, der wurde 1998 geschrieben, hat 2211 Zitate und die gute Frau ist kontinentale Philosophie, kritische Theorie, Poststrukturalismus und feministische Philosophie, ist sozusagen bewandert. In der aktuellen Debatte erscheinen Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit in 2 Typen aufgespalten, Forderungen nach Umverteilung von Ressourcen und Forderungen nach Anerkennung kultureller Verschiedenheit. Diese beiden Typen und Typen von Forderungen werden zunehmend gegeneinander polarisiert. Entsprechend sollen wir wählen zwischen Klassenpolitik und Identitätspolitik, sozialer Demokratie und Multikulturalismus, Umverteilung und Anerkennung. Es handelt sich dabei jedoch um falsche Gegensätze. Gerechtigkeit erfordert heute beides. Umverteilung, Anerkennung, eines allein reicht nicht. Und ja, sie schreibt das zusammen mit Axel Honneth, also den tut sie öfters zitieren. Sie hat auch ein Buch mit ihm drüber geschrieben, also speziell über das Thema. Und der Axel Honneth, der hat auch Bücher geschrieben wie Struggle for Recognition, Idea of Socialism, Pathologies of Reason. Und lest euch das mal, wenn ihr Zeit habt, in Ruhe durch. Das ist sozusagen SJW-Narrativ aus den 90ern, der halt jetzt sozusagen mittlerweile dominant ist, wurde in den Akademien, wurde es verfasst und man hat halt dann eine gewisse Inkubationszeit, bis die Studenten draußen sind, bis das Wort weitergetragen worden ist, bis es an die Journalisten kommt, bis es an die Aktivisten kommt und sozusagen das ganze SJW-Gedöns kommt aus den 90ern. Also das gibt es schon länger und das ist nichts Neues sozusagen. Und da ist das ein sehr wichtiger Artikel dazu. Also ja, mich wundert ein bisschen dieses Gegensatzpaar von Anerkennung und, was hast du gesagt, Ressourcen? Umverteilung. Umverteilung sozusagen, weil das ist ja eigentlich, ist ja, Anerkennung ist ja irgendwie kostenlos, Umverteilung nicht. Ne? Das ist eigentlich, ist ja gar nicht gleich, sonst gar nicht auf der gleichen Ebene, dieses Pärchen, finde ich. It is rather to be denied the status of a full partner in social interaction and prevented from participating as a peer in social life as a consequence of institutionalized patterns of cultural value that constitutes one as comparatively unworthy of respect or esteem. Also man sagt, dass es kulturelle Institutionen gibt, die einem gewisse Anerkennung nicht zusprechen und dass man da die Institutionen halt in den Dreck zieht. Also mit dem, was sie schreibt. And such conditions do not obtain when, for example, institutionalized patterns of interpretation pervasively downgrade femininity, non-whiteness, homosexuality and everything culturally associated with them. Ja, klar. Ja, vor allem Institutionen und Strukturen, ja, die Weiblichkeit so niedermachen. For all those reasons, recognition is better viewed as a matter of justice than a matter of self-realization. But what follows for the theory of justice? Supposing that economic inequalities are rooted in a cultural order that privileges some kinds of labor over others, they assume that changing that cultural order is insufficient to preclude maldistributions. The normative core of my conception, which I have mentioned several times, is the notion of parity of participation. Und dann heißt das, die Leute nicht Kulturmarxismus nennen, wenn sie kulturelle Institutionen irgendwie oder Strukturen irgendwas umverteilen wollen. Hm. Ja. Also ich fand den Artikel schick. Ich lese ihn euch mal durch. Also ich habe immer noch meinen Kulturmarxismus-Vorbereitungsphase. Ich wollte den Stream eigentlich schon Anfang des Jahres haben, aber es gibt da so viel Material, dass du das gehst unter. Also und ich schreibe ja noch mein Buch zu Gamergate, deswegen das kommt alles noch. Aber hin und wieder wollte ich euch halt mal so ein Bonbon mitbringen und das wäre hier das Bonbon gewesen. Ja. Gläubig gegen die Empiristen. Von Rollo Tomassi, The okay. Rational Male, hat er geschrieben. Sehr interessantes Buch. Ja, ich glaube, dann war das doch auch von Mars. Ja, Mars. Schlechte Verbindung. Ja, hier haben wir den Homo Duplex, den Blog von Mr. Red Pill Berlin, also vom Sebastian. Ist ein sehr interessanter Artikel über heilige Gründe, also Sacred Values oder Sacred Causes. Und das ist ein sehr guter Artikel von dem Blog, den ich euch sehr empfehlen kann. Also in dem Buch geht der Sebastian auf, also in dem Artikel geht Sebastian auf ein Buch ein, das da lautet Evil Inside Human Violence and Cruelty, vom Bösen, warum es menschliche Grausamkeit gibt. Einer der hervorstechendsten ist, dass der Täter sich selbst praktisch nie als böse sieht. Darauf geht er im späteren Text genauer ein, in denen er Kernaussagen aus Baumeisters Buch wiedergeben werde. Das erinnert mich an mehrere prominente Erzählungen in der heutigen Politik, die alle um heilige Werte kreisen, was vermutlich kein Zufall ist. Bei all diesen Erzählungen müsste man sich eigentlich fragen, wie soll das eigentlich funktionieren? Aber man tut es nicht. Eine Gefühlslogik, die besagt, dass wenn ich das Gute will und im Einklang mit diesem Willen handle, dann bewirke ich auch das Gute. Das ist magisches Denken. Anstatt sich nur durch rigorose Kritik zu vergewissern, dass die eingesetzten Mittel geeignet sind, die heiligen Ziele zu erreichen, wird die Kritik aktiv unterdrückt. Dadurch bleibt auch die Möglichkeit zur Vergewisserung über die Mittel auf der Strecke. Eine Paradoxie. Die Ziele sind heilig und deshalb nimmt man in Kauf, dass die Arbeit an der Verwirklichung wirkungslos und kontraproduktiv ist. Sehr interessanter Artikel. Lest ihn euch durch. Das Homo Duplex, der Blog, sehr zu empfehlen. The Right Side of History, 100 Years of LGBTQ Activism. Es enthält alles White Supremacy als dieses ominöse große Verschwörungsding, Intersektionalität und tralala. Allerdings muss ich sagen, von all den LGBTQ-Büchern, die ich bisher gelesen habe, war das eins, was mir ein bisschen mehr gefallen hat. Es war zwar verschiedene Schreibstile, weil verschiedene Autoren zum Vorsprechen kamen, aber es war nicht nur Propaganda, sondern auch ein bisschen Geschichte. Also wenn ihr euch nach einem LGBTQ-Buch also sucht, was nicht ganz durchgeknallt ist, das hier wäre zu empfehlen. Also und gibt auch noch ein relativ lustiges Buch, The Right Side of History von Ben Shapiro. Das kann man vielleicht im Nachgang dazu lesen. Also beides gute Bücher. Hundert Jahre schon. Ja. Ja, und hier ist es jetzt echt merkwürdig. Also der, ich habe im Chat vom, wie hieß der nochmal, Terror Dad, glaube ich. Ist er im Chat? Psychodad89 hat mich gefragt, ob ich Behave von Robert Sapolsky kenne. Und ich muss sagen, ich habe schon lange kein Buch mehr gesehen, was so merkwürdig daherkommt. Also es ist absolut keine Leseempfehlung. Es enthält mehrere Kapitel, die auf Studien basieren, die sich nicht replizieren lassen, also wegen der Replication Crisis, die aber halt mit versucht wurden, zu rechtfertigen, die Ergebnisse. Und dann erzählt man von der Amygdala und wie der Implicit Association Test, der ja sehr oft debunked worden ist, wie der halt mit der Amygdala zusammenhängt und wie die Frankfurter Schule gute Erziehungstipps gibt. Und also ein sehr merkwürdiges Buch. Und ich habe den Autor danach gegoogelt und ich habe halt gesehen, dass es halt ein Professor ist. Und ich war wirklich erstaunt, dass sozusagen, dass ich als Pleb das Buch auseinandernehmen kann, das aber von einem Professor kommt, wo ich echt das Gefühl hatte, also er muss was anderes gelehrt haben und sich hier irgendwie aus dem Fenster gelehnt haben. Also es ist absolut keine Leseempfehlung. Also ja. Und anstatt dessen, statt Behave, wenn ihr evolutionspsychologisch was lesen wollt, kann ich euch 4 verschiedene Bücher empfehlen. The Evolution of Desire für Sexualität, das ist neben The Rational Male auch sehr gut, wenn ihr die Geschlechterverhältnisse verstehen wollt. The Evolution of Everything, verschiedene gesellschaftliche Bereiche und wie die Evolution mit denen korreliert, zusammenhängt, zum Beispiel Bildung oder das das heißt ja immer, dass wir im Zweiten Weltkrieg so viel geforscht worden ist. Tatsächlich ist es aber so, dass die Patentanmeldungen in der Wirtschaftskrise vor dem Zweiten Weltkrieg und während dem Weltkrieg fast deckungsgleich sind, wo man dann auch sagen kann, obwohl viel Geld in die Militärforschung gesteckt worden ist und man auch viel erforscht hat, dass man nicht unbedingt mehr entdeckt hat, wie in der Zeit, wo man Wirtschaftskrise hatte, wo ich auch echt aufgehorcht habe. Our Political Nature ist evolutionspsychologisch in Sachen Politik und The Secret of Our Success, Kultur. Das hat mir sehr gefallen, weil ich ja jemand bin, der auf Kultur sehr, sehr viel gibt und deswegen auch immer über Kulturmarxismus wettert. Deswegen hat mir The Secret of Our Success, also eine Erklärung, dass der Mensch eben so erfolgreich geworden ist im Dominieren der Natur, dass das halt über Kultur erklärt werden kann. Dass sozusagen der Mensch... Das Menschenstärke ist, dass er ein kulturelles Wesen ist. Also, und wie gesagt, Behave, keine Leseempfehlung. Und wenn ihr evolutionspsychologisch was lesen wollt, habt ihr hier 4 verschiedene Bücher. Ja, das ist nochmal ein Nachtrag zur letzten Woche mit dieser Bart-Geschichte. Dies ist hier die Zeitung Hürriyet auf Deutsch und die sagen hier also, dass das die Opfer quasi von dieser ganzen Menschenansammlung und diesen Anfeindungen da wohl eine vierköpfige türkische Familie gewesen sein soll und diejenigen, die da diese Rudelbildung da quasi gemacht haben, wohl was stand hier drin? Das Kurden. Nee, ich glaube aus Afrika stand hier drin gewesen sein sollen. Ja, ist jetzt irgendwie halt abgeschnitten, aber ja, mutmaßlich haben sie allerdings geschrieben und ich habe da noch nichts weiter drüber gehört. Aber das ist auf jeden Fall hier der einzige Beitrag gewesen, wo irgendwie die Herkunft der Beteiligten quasi genannt wurde. Mutmaßlich. Ich sag da nichts mehr zu. Ja, hässliche Geschichten. Ja, war es auch wieder von Mars? Ich weiß es nicht. Achso, Mensch. Der gute Freibad. Das war früher auch schon immer so, dass 300 Leute sich geprügelt haben im Freibad. Da war schon immer alles so. Oh, endlich kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Ich habe euch eine hübsche Grafik mitgebracht. Yay. Jeder Stream mit mir, da muss eine hübsche Grafik mit dabei sein. Da antisemitische Tätergruppen, islamistisch 31%, linksextrem 21%, rechtsextrem 14% und christlich-extremistisch 6%, wenn Juden halt antisemitische Erfahrungen machen. Und das fand ich krass, dass da die Christen so ganz weit hinten sind, wo man doch die am liebsten und am gernsten kritisieren. So ja, noch. Ich verstehe mich so ganz extrem dagegen, aber gut. Ja, ich frage mich auch vor allen Dingen, wo die Trennung ziehen zwischen islamistisch und rechtsextrem und christlich-extremistisch, ehrlich gesagt. Und zwischen also, antisemitisch und antijüdisch oder anti-israelisch oder so. Ja, naja, da werden sie wahrscheinlich die Leute fragen, wie sie das erlebt haben jetzt quasi. Also, aber ich meine, rechtsextrem und christlich-extremistisch kannst du auf jeden Fall eine Überschneidung machen, würde ich sagen. Also, ja. Der wird schon ziemlich groß sein. Und Ja, die Islamisten, also wenn das jetzt irgendwelche hier von Grauen Wölfen sind oder so, die werden ja auch als rechtsextrem gezählt. Aber die meinen Aber jetzt mit die. rechtsextrem deutschnational rechtsextrem wahrscheinlich. Es war aber eine EU-Studie, also Okay. 2700 jüdische Europäer. Also. Und 81% meinte, dass ihre europäische Identität, dass ihre jüdische Identität hoch ist. Was auch immer das heißen mag. Aber echt. 48% feel that their government is adequately protecting them and only 17% consider that they are combating antisemitism effectively. Ja, Staatsanwalt, Rechtsstaat in weiten Teilen nicht mehr funktionsfähig. Skandal über Lanz. Die lachen uns aus, sagt Oberstaatsanwalt Ralf Knispel über die kriminelle Szene in Berlin. Die lachen die Justiz aus. Von aktuell mehr als 8.500 nicht vollstreckten Haftbefehlen alleine in der Hauptstadt erzählte er und von mutmaßlichen Straftätern, die wieder freikommen, weil dem Gericht die Kapazitäten für Prozesse fehlen. Wow. Deswegen müssen Sie jetzt auch Hasssachen verfolgen, weil das kriegen Sie wenigstens geregelt und dann haben Sie auch Erfolge vorzuweisen. Ja. Ja, klar. Ja, und das ist ja eh das Wichtigste, weil Lübcke. Ja. Ja. Aber ich fand's krass. Also. Ja, ist es auch. Das ist ja nur eine Großstadt, wir haben noch ein paar mehr. Ja, wir hatten. Korrektierte Frontex. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, genau, wir hatten ja letzte Woche dieses Video mit den. Mit dem Fischerboot, was so ein kleines Boot dann hinterher schleppt und dann die Leute da umsteigen. Und ja, aber Korrektiv weist darauf hin, dass es ja nicht, dass es ja nur eine Behauptung ist und es keine Belege dafür gibt, dass Migranten sich im Mittelmeer absichtlich in Seenot begeben. Viele haben das Video aber als solchen Beleg doch empfunden, oder wie war das, ne? Ja. Das sieht ja auch sehr stark danach aus, als wäre das Absolut. so. Und das würde man ja auch annehmen, dass das funktioniert so, Keine weil Belege, wir nur haben ja schließlich vermutet. irgendwelche Leute da, die Leute dann weiterschleppen und auch nicht irgendwie an den Hafen bringen in der Nähe, sondern dann halt nach Europa. Und von Ja, daher dann würde das ja auch Hafen in funktionieren Tunesien. so. Und warum soll das dann nicht so gemacht werden? Also verstehe ich nicht. Ja, und das fand ich sehr lustig. Frau Rakete hat ja jetzt angekündigt, gegen den Salvini zu klagen. Und er hat gesagt, ich habe keine Angst vor der Mafia. Also stellt euch eine reiche deutsche und verwöhnte Kommunistin vor. Küsschen. Bisschen ist gut, ne? Ja, müsste man sich das mal auf Italienisch anhören. Da klingt das bestimmt noch besser. Aber Ja, Küsschen erinnert ein bisschen an die Mafia, mit Bruderkuss oder wie das heißt, reiche deutsche und verwöhnte Kommunistin finde ich auf jeden Fall schon mal eine treffende Beschreibung. ne? Ja. Was war der Vater beim Militärberater oder sowas? Ja, arbeitet in der Rüstungsindustrie. In der Rüstungsindustrie. Ja, dieses hier, das gab schon ziemlich Kommentare von wegen so, oh mein Gott, der Thaddäus ist durchgedreht, so jetzt ist der auch noch weg oder so von irgendwelchen Journalisten bei Twitter. Hier nämlich der Jörg Thaddäus vom RBB, der hat hier geschrieben, Recht geht nur bis Böhmermann und Rakete kommen und ja, so ein bisschen kritisiert in so einer, ja, ich mal sagen, es hat so ein bisschen Glossencharakter, dass halt eben ja, so die Moralvorstellungen von den Leuten wie Böhmermann und der Frau Rakete immer so als absolut gesetzt werden, obwohl es halt auch andere Lesearten dieser ganzen Sache gibt, die Das ist der auch Sinn moralische ergeben Imperativ. und halt eben so ein Ding, wenn die da sagen, dass da nicht eingelaufen wird in den Hafen, dann ist das halt so, ne? Also, und nur weil wir dann da irgendwie meinen, dass wir die Gerechten sind irgendwie und das dann machen, braucht man uns auch nicht wundern, wenn dann das Gesetz da in dem Land daran greift, ne? Und aber ja, halt moralische Erhabenheit von Deutschland ist halt das einzig Wahre so, aber mit den Leuten wie Böhmermann und Frau Rakete. Ja, aber so ein Steinmeier ist auch nicht mehr so richtig bei sich, ne? Ne. Unsäglich. Ja, die Indonesier haben jetzt 36, ne, 49 sogar, inzwischen was von 36 im Text, im Container wieder nach Deutschland zurückgehen lassen. Da war hauptsächlich Plastikmüll drin, aber leider irgendwie auch Chemikalien oder so, giftige. Und die wollen sie nicht mehr nehmen, haben sie gesagt. Nicht so ein weiteres. Erstmal sauber machen. Das hat es wohl schon mal gegeben. Die haben irgendwie so 10 Container zurückgeschickt oder so. Ja, dann mussten sie den zurücknehmen, weil das eben auch nicht Teil der Abmachung ist oder so. Aber ja, dass die überhaupt so viel Containermüll dahin schicken, können wir es nicht besser hier verbrennen oder so, ist doch die Frage. Also Giftstoffe kommen sowieso irgendwie in die Erde, wie der Atommüll. Ja, aber Plastik, das ist ein Plastikquatsch. Ah, das Globalisierung, hinterfrage nicht, dass wir hier Container hin und her schicken. Das ist ja so wie Krabben nach Marokko schicken zum Poolen oder so, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall geht es nicht so ohne weiteres. Wir müssen uns auch mal kicken, selbst um den Müll kümmern, scheinbar demnächst. Oh. In der Schweiz streiten sich die Lehrer mit dem Google Digital Suit Classroom. Keine Ahnung. Google hat eine Software, G Suite Education, die halt für die Schulen angebracht ist. Und dort werden halt personalisierte Daten eingesammelt von den Kindern. Und mit Microsoft hat man da einen Vertrag, dass halt die Daten nicht gesammelt werden. Und Google weigert sich bisher und will Daten von den Kindern sammeln. Und da ist jetzt helle Aufregung in der Schweiz um den Datenskandal und den Spion im Kinderzimmer. Aber erstmal haben sie es gekauft, das System, ja? Ja, also erst kaufen und danach sagen, oh mein Gott, das ist so... Das ist alles gut, cool, aber nicht. Ja. Ja, das ist ein Thema, wo ich noch gar nichts von gehört habe, außer diesen Beitrag hier von den Humanisten aus Großbritannien. Und zwar hatten wir ja auch schon, oder ganz viele Leute haben ja geredet über diese neuen Werbestatuten, die sie jetzt in Großbritannien da eingeführt haben. Und das Hauptthema war ja in dem Zusammenhang diese Sachen, dass man irgendwie gesagt hat, es gibt irgendwelche Darstellungen von Männern und Frauen, die harmvoll sind, also verletzend irgendwie für die Leute. Und die müsste man dann jetzt ändern. Aber was halt eben gar nicht irgendwie auf dem Radar der Leute ist, was jetzt hier die Humanisten schreiben, ist, dass zu diesen Sachen, die da alle harmvoll sind, sich auch noch dazu gesellt Religion, dass man sagt irgendwie, wenn man sich über Religion lustig macht oder so, dass das dann auch harmvoll ist und dass das jetzt in der Werbung quasi auch nicht mehr stattfinden sollte. Und das gefällt natürlich hier den Humanisten überhaupt nicht und das sollte auch eigentlich niemandem gefallen, weil das ja auf so eine Art Blasphemie-Paragraph dann wieder hinausläuft, den man halt in Großbritannien eigentlich nicht mehr hat. Und ja, in Deutschland haben wir ja sowas noch, aber das wird ja immer weniger in der Welt. Also letztens wurde es, glaube ich, in Dänemark abgeschafft. Also ja, dass es dann quasi durch die Hintertür wieder sowas eingeführt wird, dass man dann irgendwie sagen kann, so ja, wir können jetzt irgendwie sowas wie diese Busreklame hier. Das war ja quasi sowas Ähnliches, haben sie ja in Deutschland auch machen wollen und auch da auch nicht hingekriegt, nur mit einem eigenen Bus mussten sie dann durch die Gegend fahren, weil ja zum Beispiel die Deutsche Bahn das nicht haben wollte, da haben wir ja auch drüber berichtet. Und ja, dass es quasi jetzt durch die Hintertür sowas da wieder eingeführt wird, auch wieder unter Berufung auf, wir wollen ja halt, dass die Leute da nicht geschädigt werden irgendwie durch die verletzende Reklame. So. Es gibt möglicherweise keinen Gott, stand da. Ja. Ja, in Schweden darfst du jetzt gar nicht mehr rauchen. Also vielleicht noch irgendwie abseits, aber auf keinen Fall mehr im Eingangsbereich von Hotels, Restaurants oder sonstigen Gebäuden. Den Eingangsbereich zu beschreiten, wenn da ein Raucher steht, ist eine enorme Qual, muss man wissen. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen übertrieben. In Schweden wird jetzt irgendwie groß verboten, eben überall das Rauchen. Und soll man zu Hause rauchen oder so. Hm. Ich finde es so ein bisschen zu krass, weil einerseits haben sie die Leute irgendwie, oder erst haben sie die Leute süchtig gemacht und jetzt wollen sie gängeln mit einem Verbot. Ja, finde ich ein bisschen gemein, sondern sozusagen so eine Zwickmühle. Ja, so kann man es auch sehen. Ne? Ja, wir hatten ja in Deutschland auch so eine kleine Mini-Debatte darüber mal wieder, weil ja jemand von der FDP, irgendwie der Drogen- und Suchtsprecher der Bundestagsfraktion. Ja, ich weiß auch nicht, viele Leute, die das gut finden. Also in den Kommentaren zu den Artikeln waren echt recht viele Leute, die sich gemeldet haben und das gut finden, aber. Auf jeden Fall so ein bisschen ausgeschert ist und gesagt hat, er möchte das eigentlich auch gerne, dass es jetzt in. Irgendwo, wo man halt nicht ausweichen kann, dass es dann Rauchverbot gibt. Und ja, also was ich dazu auf jeden Fall sagen kann, ist, ich finde es immer wieder bemerkenswert, also dieser Reflex zur Freiheit, der ist ja in Deutschland ja sehr schwer, sehr, sehr gering ausgeprägt. Aber wenn du mal irgendwo auch nur ins Gespräch bringst, dass es vielleicht nicht so cool ist, irgendwie Leute mit einem Qualm voll zu pusten, da wird dann auf jeden Fall da funktioniert der Reflex dann auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Keine Ahnung, ja. Die Frage ist oder so, wenn mir Leute sagen, ich Qualm ist voll, dann gehe ich entweder selber weg oder sitze oder versuche mich umzusetzen. Das ist so der letzte Punkt. Ja, das ist ja auch alles in Ordnung so. Ich finde das ja auch nicht in Ordnung, da so richtig, also ich bin ja jemand, den das wirklich enorm stört, diese ganze Raucherei, aber man muss ja auch mal irgendwie in der Verhältnismäßigkeit bleiben und das fällt mir auch immer wieder auf, jetzt im Zusammenhang mit diesen ganzen sexuellen Belästigungsgeschichten, wo ja jetzt quasi auch jeder Scheiß irgendwie, also wo man auch schon die Bagatellfälle quasi damit mit 5 Jahren Freiheitsstrafe irgendwie befassen will oder so. Und dann, weil dann sage ich halt auch so, ja, dann, wenn wir jetzt dabei sind, dass jetzt irgendwie eine Berührung oder so schon Fall für einen Staatsanwalt ist, ja, dann will ich irgendwie, der mich vollrocht, will ich dann auch vom Staatsanwalt haben, so, ne? Also, wenn wir jetzt so gering das irgendwie ansetzen, so, also ich bin ja der Meinung, dass das beides Quatsch ist. Ich finde, dann aber schnell kein Ende, dann ist das mit dem Parfüm vom Nachbarn zu viel oder dann wird das. Genau, ja. Der Rauch ist ja dann zu viel oder ist auch eine Schädigung. Ja, definitiv, ja. Also wenn das wirklich so solche Auswüchse jetzt irgendwie trägt, dann muss das aber auch alles dann sein, so. Weil ansonsten kann mir jetzt keiner erzählen, dass das gerechtfertigt ist, das eine irgendwie ausarten zu lassen, aber bei dem anderen irgendwie zu sagen, so, ja, dann geht er halt nicht hin, wenn da geraucht wird oder dann, ja, keine Ahnung, dann, oder das ist dann die Aufgabe von den Leuten, die sich gestört fühlen, dann da irgendwie sich da Gehör zu verschaffen, aber bei diesen anderen Geschichten, da sagt man dann so irgendwie, wenn jetzt ein Typ eine Frau anquatscht und der gefällt das nicht, dann ist das Fall für einen Staatsanwalt oder so. Also das passt halt alles hinten und vorne nicht mehr, aber ja, ich erwarte nicht, dass sich das in diesem Land nochmal irgendwann bessert und die Leute da irgendwie mal ein bisschen mit Verstand und ein bisschen Augenmaß und ein bisschen Rücksicht auf andere Leute, auch die Dummheit mal von anderen Leuten da irgendwie da an diese ganzen Geschichten irgendwie rangehen. Aber ja, das fällt mir auf jeden Fall immer wieder auf. Das ist so das Ding irgendwie. Und ich glaube auch bald, was diese Blasphemie-Geschichte angeht, die wir gerade hatten, das wird in Deutschland sicherlich auch noch ganz lange bleiben, obwohl es in anderen Ländern alles schon lange weg ist. Und ich glaube auch, dass Deutschland ist auf dem besten Weg, auch das Raucherland Nummer 1 zu sein, wo die meisten Sachen noch irgendwie gehen, wo man bei anderen Ländern schon lange irgendwie Nein sagt. Aber du musst ja, irgendwie. Die Steuereinnahmen sind recht gut dadurch, ne? Und du musst irgendwie gegen Klimawandel aber kämpfen und überall Vorreiter sein und ja, nicht die Leute irgendwie, oh Gott, wenn die bei Facebook irgendwas schreiben, was scheiße ist, so, oh mein Gott, ne? Also, das ist alles furchtbar. Ja, also, ich komme mir nicht mehr klar drauf, auf diese merkwürdigen Standards, die hier angelegt werden in diesem Land. Wo die Leute nur noch irgendwie ihre Freiheit haben wollen, wenn es darum geht, wie man irgendwie einen Dreck in die Fresse pusten darf. Also das regt mich total auf. Ah, ja. Okay, ist ja jetzt nicht bei uns erstmal, ist ja ganz sondern noch Schweden nur. Und bei uns wird das vielleicht auch nicht so leicht, ne? Ja, also nee, wird nicht passieren, weil schnell Auto fahren und die Leute voll rauchen, das kriegst du hier in diesem Land nicht weg. Schnell Auto fahren, die Leute voll rauchen und sie mit ihrem Jesus nerven, das kriegst du hier nicht weg. Ja, wahrscheinlich. Hm. Das ist ein interessanter Artikel, der daher argumentiert, dass unser primitives Affengehirn zu dämlich ist, moderne Gesellschaft zu verstehen. Paper argues, a long evolutionary history left people unprepared to embrace the benefits of a free enterprise and capitalism. Ich fand das sehr interessant, weil ich habe ja auch immer die Theorie, dass man Kapitalismus nicht so ganz verstehen kann, wenn man Mathe nicht so gut versteht, weil der Mensch, der hat verschiedene Arten, wie Dinge ausgetauscht werden. Einmal, ich teile unter meiner Familie. Einmal, ich teile, also eine Nuss jetzt zum Beispiel als primitiver Mensch, als Höhlenmensch, ich teile eine Nuss mit meiner Familie und die freuen sich. Oder ich teile eine Nuss mit jemandem aus meinem Stamm, so als Respektsbekundung und er gibt mir eine Nuss zurück, so als Austausch, als Anerkennung. Und dann gibt es noch einmal die Tauschform, dass mir was weggenommen wird. Und also, dass jemand Stärkeres kommt und mir einfach was wegnimmt. Und in der Regel denken oftmals Menschen, die kapitalismuskritisch sind, einfach nur, dass ihnen was weggenommen wird, wenn jemand mit ihm Handel treibt und nicht, dass sie was dazu bekommen. Und deswegen gefällt mir das Papier ziemlich gut. Und bevor jetzt schon wieder jemand schreit, ich habe früher auch ähnlich so gedacht und habe mir das erst langsam abtrainiert, so zu denken. Also deswegen hat mich das Papier sehr gefreut. Also, ja, aber es ist ja auch, was du vorhin meintest über Kulturalismus, dass der Mensch eben auch über seine Kultur eben ja, sich entwickelt hat, vor allen Dingen. Und das heißt ja vor allen Dingen auch, dass eben nicht nur Jäger und Sammler unterwegs waren früher, sondern dass die Leute auch irgendwie, statt zu sammeln und zu jagen, mal miteinander sich einig werden mussten, wie man jetzt am besten jagt und ne, dass man eben schon immer auch miteinander eben zu tun hatte, sich absprechen musste und da ja so diese Kultur entstanden ist halt. Ne. Und hier hat jemand einen Algorithmus laufen lassen, der Papers analysiert hat und das war halt random, dass er das programmiert hat, hat vergessen, das Ding abzuschalten. Und dann hat der Algorithmus 3,3 Millionen Paper Abstracts halt durchgeguckt und hat weitere neue Elemente gefunden. Was ich ziemlich cool fand. Also auf der Periodentafel steht da, ne? Genau, also zumindest, also suggests as yet known, yet unknown materials. Also, was ich ziemlich krass fand. Also. The Price of Singlehood, Assessing the Impact of Involuntary Singlehood on Emotions and Life and Satisfaction. Hier geht es darum, dass about 40% of singles, particularly men, are involuntary so, facing difficulties in establishing an intimate relationship and being unhappy about it. Und da hat man 735 griechisch sprechende Teilnehmer befragt, 431 Frauen und 304 Männer. Was ich interessant fand, also dass die Männer das schwieriger haben und dass die Frauen eher wissen, dass sie eine Beziehung eingehen könnten, wenn sie wollten, wahrscheinlich unbewusst, weiß ich nicht. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Aus Evolutionary Psychological Science. Ja. Ja, wie gesagt, der Mensch definiert sich eben auch über seine Mitmenschen. Das gehört dann auch dazu, ne? My little indie game company currently has 10 games on discount and an esteemed summer sale. Whether you like spaceships, politics, factories, space stations, selling drugs or being a highway woman, somehow we have a game about it. Das Studio Positech Games, die haben auch das Spiel Democracy veröffentlicht, was sehr Spaß macht. Und die haben aktuell einen Steam-Sale und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Holt euch Democracy von Positech Games. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ist der auch mal ins Kreuzfeuer von Gamergate gelaufen und hat sich dann pro-gameristisch geäußert. Also, was sehr gut ist. Also, nicht pro-Gamergate, aber halt auf der Seite der Gamer. Ja, das US-Militär kann Personen mit Herzsignatur auf Distanz identifizieren. Wisst ihr Bescheid? Was denn für eine herzige Natur? Naja, wie das Herz halt schlägt. So. Jetzt wird's gefährlich mit einem Infrarotlaser. Okay. Genauer als Gesichtserkennung. Tja. Ja, die Gesichtserkennung ist ja ziemlich ungenau, ne? Weil Drohnenschlag überall. Ja, aber das ist irgendwie, also das schockt mich jetzt nicht mehr. Die haben ja auch die, am Gang können sie dich erkennen, an der Gehirnfrequenz können sie dich erkennen. Erkennen können sie dich aber nur, wenn sie vorher wissen, wer du bist und wie deine Herzsignatur war. Wenn sie einfach nur eine Herzsignatur wahrnehmen, dann wissen sie ja noch nicht, wer du bist, ne? Deswegen, also den Drohnenkampf, den haben wir ja schon irgendwie. Also ich will jetzt nicht die News runterspielen, aber jetzt ist hier so, oh mein Gott, an der Herzsignatur, ja, wow. Ja, muss man erst mal Daten sammeln, würde ich sagen. Von den Leuten. Chief Gisa, it's time to embrace mimetic warfare, veröffentlicht bei NATO Stratcom Center for Excellence. Da muss ich kurz meine Notizen rauskramen. Einen Augenblick, wo ist es denn? Mimetic Warfare. The term mimetic warfare has come to use on the fringes of foreign policy thinkers in the last 5 years describes these types of efforts. But I believe mimetic warfare could be an effective in countering Daesh's recruiting and propaganda efforts in modern conflict in general, including operations other than war. Trolling, it might be said, is the social media equivalent of guerrilla warfare, and memes in its currency are its currency of propaganda. Daesh is conducting mimetic warfare. The Kremlin is doing so. It's inexpensive. The capabilities exist. Why we're not trying it? By mid-2015, there were an estimated 30,000 foreign Daesh combatants, with the majority coming from NATO countries. Experts say Daesh recruiting is reaching a network effect velocity, and much of it's conducted through Twitter, YouTube, and other social media needs. The need to counter Daesh's communications onslaught is urgent. Der Artikel ist aus zwei Gründen wichtig, weil wir sozusagen Divisionen bekommen sollen in der Theorie, die eben mimetische Kriegsführung vor sich führen, also durchführen können. Einmal wäre das halt PsyOps, also Propaganda, wortwörtlich mit Memes, und auf der anderen Seite wären es halt Trolling-Kampagnen, also Doxing und solche Sachen, soll halt von der Armee oder dass du die Seite overloaden tust. Mimetic Warfare ist der Warfare der kleinen Leute, die sonst nicht mal da raushalten von der UNO oder so. Das ist doch Privatsache. Und von der NATO. NATO, ja, so sehe ich das. Und was ich wichtig fand, also dass eben Twitter und YouTube und andere soziale Medien, die haben halt in der Rekrutierung von den 30.000 Daesh-Kämpfern, also von den ISIS-Kämpfern, die größtenteils aus NATO-Ländern kamen, sehr viel mitgemischt. Und wenn wir immer sozusagen uns darüber aufregen, dass wir gethrottelt werden, dass Twitter Sachen löscht, dass sie Sachen targeting, also der Druck von den SJWs, der ist nicht grenzenlos. Das sind nicht nur die SJWs. Du hast halt auch sowas wie Daesh und echten Terror, der halt auf sozialen Medien stattfindet. Und deswegen war der Druck in den letzten Jahren auf diesen Netzwerken nicht nur von SJWs, die sich mal wieder aufregen, sondern halt auch wortwörtlich von halt Terrororganisationen. Also, und deswegen haben wir halt auch die ganze Zensurmaschinerie. Was ich aber interessant finde, ist, dass wir halt, also ich habe zu mimetischer Kriegsführung noch mehr Dokumente, aber ich fand halt das hier ziemlich interessant, weil es halt direkt von der NATO kommt. Also, ja, also ja. Es wird mimetische Kriegsführung geben. Also, und der Artikel hier, den könnt ihr euch durchlesen, der ist auch ganz interessant. Also, ja. Ja, das sind wir mit der psychologischen Kriegsführung bei Asterix. Ja, die Bundeswehr hat sich lustig eingeleistet mit den Laptops, die sie verkauft haben. Da haben sie nämlich teilweise die Festplatten nicht gelöscht, im Gegenteil. Elderson Förster hat 4 Laptops gekauft, gebrauchte von der Bundeswehr, und klappt das erste auf und eine Windows-Einlog-Oberfläche zeigt sich ihm. Und dann hat er sich gedacht, okay, dann tippst du einfach mal den Namen ein, der da steht. Und dann ist er da auch reingekommen. Und das Erste, was dann aufgepoppt ist, war eine Bedienungsanleitung für den Mars-Panzer. Ich glaube, Transportpanzer oder wie sowas ist das, weiß ich nicht genau. Eine Bedienungsanleitung, also ein bisschen heikles Material, ne? Verschlusssache ist nicht unbedingt für jeden. Das Gerät ist wohl weltweit im Einsatz für verschiedene Länder eben. Aber ja, solche Sachen sind dann doch noch ein bisschen unter Verschluss eben. Und es gibt wohl noch einen Laptop unterwegs, das irgendwie wo die Festplatte nicht gelöscht wurde. Aber da wissen sie gerade nicht, wo es ist. Also, ja, jetzt haben sie es zurückgekauft, das eine Laptop mit den Daten drauf. Und wollen ihm dann wohl ein anderes geben oder so. Also, ganz schön durcheinander da bei der Bundeswehr. Scheinbar. So my bathwater actually sold out. What the fuck? I didn't expect to sell so many or to have this many baths either. LMO. For anybody waiting on one, don't be worried. If they're a little late, I'm working on getting them to you as fast as I can. See my loots here. Patreon, Belle Delphine. Was ich interessant fand, ist, dass ja diese Idee, dass du jetzt das Badewasser von jemandem hast, dass es ja auch an Essenzdenken dran anknüpft. Also in The Blank Slate wird Essenzdenken auch auseinandergenommen, dass zum Beispiel Menschen, wenn sie gefragt werden, würdest du dir eine Replika von der Mona Lisa angucken wollen oder der Aschehaufen von der Mona Lisa, dass die Leute sagen, ich würde mir lieber den originalen Aschehaufen angucken, wie eine Replika von der Mona Lisa. Und genauso sehe ich halt hier die thirsty males, die halt sich das Badewasser von der Belle Delphine kaufen. Und Kapitalismus funktioniert. Also mich erinnert das an so ein Ding, was ich irgendwann mal vor Jahren gelesen hatte, wo irgend so ein Sektenführer irgendwie sein Badewasser als Mittel gegen Krebs und so einen Scheiß verkauft hat. Da erinnert mich das dran. Ist sie denn ansehnlich oder was? Oder warum machen sie? Warum kaufen die Leute das? Ist sie eine hübsche? Ja, halt. Okay. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Ja. Ich fand's auch schickig, also ich habe mir ihren Patreon angeguckt und es ist schon sehr loot. Also, wo ich mir halt auch denke, so, ja, Hasssprache und alles geht nicht, aber halt nackig rumlaufen und Nudes machen und so, das geht auf Patreon. Da hilft man die Frauen zur Befreiung. Also. Ja, das haben auch diverse Leute gesagt, dass diese ganze Cosplay-Geschichte ziemlich explodiert sein soll in den Jahren oder kurz nachdem es diese riesen Aufregung gab über die Boost Babes. Also man hat die Boost Babes rausgeschmissen und die ganzen Cosplayer sind reingekommen. So. Anyone with more than 30,000 social media followers considered a celebrity. Advertising Watchdog Rules. Da ging es darum, dass eine Frau im Hintergrund Medizin hatte und dass das halt nicht in Ordnung war, weil die Leute keine Werbung für Medizin machen dürfen. Also Einzeldarsteller, das war in Großbritannien, das ist das Regeln für Werbung halt für Arznei. Und ja, ich fand das schickig. Also 30,000 Follower und du bist ein Star. Also ja, also das war es auch schon. Also ich fand nur die Zahl sehr gering. Also ja. Ja, ist nicht so viel. How Twitter works, von Zubi. Me, the sky is blue. Skeptic. What are your sources? You can't just say that. Pedantic. Not necessarily. Sometimes the sky is gray. SJW. That's ableist. Some people are not able to see. Postmodernist. Color is a social construct. Mir hat das sehr gefallen. Ich habe sehr gelacht und ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ja, mein Humor ist furchtbar. Ich weiß. Nö, ich fand's auch lustig. Und war auch eine gute Unterscheidung zwischen SJW und Postmodernist. Also da habt ihr es. Also, wieder was gelernt. Ja. Ja, genau. Das ist ja die Dame, die läuft ja ein Pferd. Das ist so nicht effektiv, ey. Naja, aber sie macht es halt, weil sie Pferde mag, wie hier aus diesem Spiel. Ja, Treppen rauf vielleicht. Hervorgeht. Ne? Aber so, beim Lauf, einfach so, nee. Bellt die auch ein bisschen oder so? Ist doch Bescheid. Aber so richtig. Ich weiß nicht. Ich will was Böses sagen, aber ich verkneif's mir jetzt mal. Jedem das Seine. Du wolltest immer sagen, wer den Hintern so rausguckt. Ist das geil. Tja, Menschen sind die besseren Pferde, sage ich da nur. Auf jeden Fall. Es gibt ja im Englischen so den Spruch Horsing around, so rumalbern. Das okay. Ist das. Horsing around. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Vor ein paar Tagen ging ja so die Meldung rum, dass, dass mehr Wald das Klima retten kann oder so. Oder zu einem großen Teil mithelfen kann, das Klima zu retten. Das 2-Grad-Ziel zu erreichen oder so. Ja, und den Antrag darauf, für mehr Wald zu sorgen, den gab es schon vor einer Weile von der FDP. Und das mal lobend hervorheben, dass sie sich schon dafür eingesetzt haben. Und das wurde dann abgelehnt mit den Stimmen von, soweit ich weiß, der Großen Koalition und den Grünen. Die Grünen wollten nicht mehr Wald. Nee, ich meine, das wäre so gewesen, ja. Kann man ja nochmal nachlesen im Zweifelsfall, aber das stand in dem Artikel, der auf dieses Ding vom Bundestag verlinkt hatte. Ja, auf jeden Fall weltweit mehr Wald. Ich bin dafür. Ja, definitiv. Und Waldwelt. Da wächst auch alleine bei mir CO2, das ist voll gut. Schluss mit der Clownswelt, wir wollen eine Waldwelt. Ja. Waldwelt, weltweit. Waldwelt, weltweit. Also, ich muss nur meinen Griff kriegen. Aber sonst geht's. Also, sollte man das machen, ja. Wälder aller Herrenländer, vereinigt euch. Waldpride. Waldpride. Mehr Holz. Waldstolz. Geht in den Wald. Jo. Ich glaube, der Mars ist schon im Wald, oder? Ja, ich glaube auch. Der hatte Verbindungsprobleme. Aber heute sind wir richtig zügig durchgekommen. Ja, ne? Voll gut. Also, kaum 2 Stunden. Also. Naja, dafür gab es ja schon unseren Sonderstream in der Woche. Wenn man das drauf addiert, dann habt ihr ja euren Content schon gekriegt. Sollte genug Material sein für alle. Ja. Du, ich glaube, dieses Belldelfin-Badewasser-Ding, das hat jemand gewaped gehabt auch noch. Ah, sehr gut. Gute Idee. Ich meine, was soll der? Ja, ich habe einen Photoshop gesehen. One person hospitalized after drinking bathwater of a prominent YouTuber. Bist du sicher, dass das ein Photoshop war? Weil ich bin mir nicht sicher, ob das ein Photoshop war. Ja, das ist eine gute Frage. Es gab einen Typen, der hat das ziemlich breit irgendwie da gepostet gehabt, von wegen, hier, ja, ich habe mir das jetzt geleistet, weil ich kann es mir leisten und ihr nicht. Haha, ich tue alles für meine Königin. Und wenn sie dann mal erkältet ist und ihr Badewasser verschickt, dann kriegen alle eine Influenza von einer Influenza, wa? Ja, ne? Wahrscheinlich, ja. Das geht buchstäblich viral. Haha. Macht's gut, Leute, bis nächste Woche. Fördert, was der Freiheitdienst zerschmettert, was ihr schadet. Also Kulturmarxismus, ja. Genau. Zerschmettert den kulturmarxistischen industriellen Komplex. Ja, und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, geht in den Wald. Tja. Tschüss. Wir werden auf die nächste Zeit nur gespannt sein. Irgendwas fällt denen immer ein. Lasst euch nicht gendern. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Zerstören!